Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Episode 26 der 13. Etage wird Ihnen präsentiert von Coca-Cola Zimt ohne Zucker. Hallo, Basti. Hallo. Hast du Brechdurchfall? Das klang gerade so. Nee, warum? Das klang so gepresst, als müsstest du dringend auf Toilette. Das war meine gepresste Fistelstimme. Das ist die, wenn du machst, wenn du ganz cool männlich klingen willst, das kenne ich. Das ist die, wenn ich kacken muss. So, also das. Hey Leute, es ist Weihnachten und ich muss noch ins Hochhaus die Geiseln befreien. Da ist er wieder, der Premium-Content, auf den ihr alle gewartet habt. Premium. Die Etage 13 meldet sich pünktlich mit der doppelten Lachanfall. Ich muss mal kurz in die Klinik. Einmal mit Profis, um das mal wieder raufzubringen. Mit der doppelten Anzahl an Episoden, wie wir unseren Podcast-Titel. Was red ich What dir the fuck? Was erzählst du da? Höhere Mathematik am späten Abend. Was Algebra was? 2 mit ja. Steffen. Ja. Mein Podcast-Getränk ist heute das schon eingangs erwähnte Coca-Cola-Zimt. Also das schmeckt? Ich kriege überhaupt keine Werbung dafür, ne? Kein Werbegeld, also unbezahlte Werbung. Das schmeckt komischerweise. Und zwar kennst du, du kriegst diesen Zimtgeschmack nur ganz kurz am Anfang, kriegst du den mit. Ja. Und dann, das schmeckt so ein bisschen am Auftakt wie so ein Kaugummi. Da gibt es so einen bestimmten Kaugummi, der schmeckt auch so leicht nach Zimt. Kennst du den? Ja, und zwar ist das die gelbe Packung gewesen? Ich glaube, so eine rote. Nee. So ein Red. Ach, der Big Red? Big Red war das, genau. Alle Markennamen, die heute genannt werden, werden nicht bezahlt übrigens. Also, ne, wir auch Wrigley Spearmint nicht? Auch Wrigley Spearmint, was den Atem so erfrischt? Wrigley Spearmint. Aber damit seid ihr heute bei der großen Fake-Commercial. Ja, richtig, bei der Sponsored Gala. Ja, Sponsored Gala, Sponsored bei, wenn uns Coca-Cola ja wenigstens sponsern würde, das wäre super, aber. Pustefix. Tun sie auch. Seifenblasen. Was denn? Oh Gott. Zeug. Seifenblasen. Pustefix nur ist echt, doch nichts anderes nur echt als mit dem, Seifenwasser, Achtung, oder? Achtung, es kommt. Achtung, es kommt. Oh, ich muss mal ganz kurz. Hallo. Nur echt. So kenne ich ablenkt. Immer nur Leute, wenn sie ein Baby sehen, wie es Steffen. Nein. Ach, das ist jetzt blöd. Jetzt hast du es mir verdorben, weil jetzt kann ich das nicht mehr bringen. Um zu sagen, ja, mach doch Baby noch mal. Ist das blöd. Wie heißt das Ding? Wie heißt das? Pustefix. Da? Pustefix. Nur echt mit dem feuchten Bären. So, ja, und dann waren wir mit den Profis und dem Niveau. Da ist doch ein Bär drauf auf der Dose. Also, ja, nur, um das jetzt ja. zu erklären. Und manchmal, wenn man aber da, ich denke natürlich, wenn man da, ich hatte da noch nie an feuchten Bären gedacht. Wenn man da, ja, wenn man da jetzt das Nupsi da reinsteckt, oh Gott, und es wird nicht besser, merke ich gerade. Und Steffen, ja. Seitdem ich ein Kind habe, habe ich auch eine andere Verantwortung. Ich kann so einen Content nicht mehr zulassen, wenn das mein Sohn hört. Oh. Deswegen muss ich ja den schweinigen Content jetzt hier übernehmen. Du darfst ja, ab sofort mehr. Bin ich hier der Erwachsene, ne? Ja, voll der Erwachsene, Basti. Ja, wir haben jetzt mal voll den Roll-Switch, wir beide, weil jetzt wirst du der seriöse Part und ich werde der Alman. Was haben wir, einen Roll-Switch? Einen Roll-Switch. Switch. Ach, Roll Switch. Ja, das stimmt. Ja. Yeah. Das stimmt. Das letzte Mal, als ich einen Roll Switch hatte, da ist meine Spielkonsole nicht gegangen. Na gut, ich habe okay, jetzt auch eine Switch. Ja, übrigens, danke. Auch wieder unbezahlte Werbung. Ja, ich habe mir jetzt auch eine gekauft. Aber es gibt ja auch andere Spielkonsolen, die einen Amiga haben. Ja, aber nicht so geile. Den Amiga, Alter. Den Amiga. Oh Gott. Steffen, ich krieg gerade eine wichtige Meldung. Ja. Kann es sein, dass wir in der Weihnachtsepisode sind? Ja, wir sind in der also wer kommt denn auch bei diesen Gesprächen, die wir bisher geführt haben, nicht darauf, dass wir uns mitten... Klar, natürlich, feuchter Bär. nur noch Mr. Henke. Ja, Oh Gott. Basti, wie ist es dir ergangen? Oder machen wir das später? Was bewegt jetzt im Auflaufplan? Ey, echt, dieses Alkoholtrinken vor der Aufnahme, das soll ich nicht lassen. Das hat mir echt lassen. Es ist eine schöne Frage, Steffen. Und du kennst diese Frage, die öffnet eine Pandoras Box. Du kannst jetzt gut, also dich für eine Stunde lang verziehen. Was kann man denn für Themen kochen? Basti. Ja? Wollen wir erstmal zu den Themen kommen? Jetzt ist ja viel passiert. Also ich meine, wir haben ja, was haben wir denn? Wir haben das letzte Mal die. Ich bin super im Moderieren. Bist, super, also du wolltest gerade die Themen anfangen und fängst jetzt doch wieder an zu. Ich mag nein, aber das letzte Mal hat man doch, naja, nur um dich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ey, ich fall gleich runter. Ja, das letzte Mal hatten wir eine Ping-Pong-Episode und jetzt dachten wir uns, jetzt machen wir die Weihnachtsfolge wenigstens traditionellerweise face-to-face, so gut es halt geht. Ich hätte auch noch einen Nachtrag zu dieser Episode. Die habe ich auch reingeschrieben. Zu der können wir gerne gleich mal kommen. Die ist nämlich, die macht ein großes Fass auf, mit der ich gerne mit dir drüber sprechen würde. Gott, aber wir können ja gerne mal drüber sprechen. Fass. Es ist ja schon wieder viel Zeit ins Land gegangen. Ja. Es ist die letzte Episode 4 Monate her. Also wenn wir diese Ping-Pong-Sache nehmen, 4 Monate. Ich dachte, von dieser Episode ist schon wieder viel Zeit ins Land gegangen. Aber nein, es ist viel, ja. Was möchtest du, über was möchten wir reden? Welches Thema hätten Sie denn gern? Also ich würde gerne aus der obersten Ablage, würde ich gerne... Ach, das ist das oben aus? Die Spiritualität nehmen. Oh, ja, falls du dich erinnerst, es gab ein schönes Thema. Ja. Zu laut? Themenabend. Ich mache mal gerade einen Gegencheck, weil meine Lautstärke-Assistentin kommt gerade rein, um mir auch noch hier zu sagen, dass ich zu laut bin. Kurzen Moment. Die Assistentin, die habe ich vorhin auch gerade abgelenkt. Meine. Ja. Ich habe Spitzen, okay. Ich werde sehr laut. Was mache ich da am besten, um da so ein bisschen einfach leiser? Ich soll ruhiger werden, okay. Meine Assistentin hat gesagt, ich soll leiser sein. Ja, red doch bitte so, als wenn du... Das ist, ja. Ben zum Einschlafen. So ist gut. Sie lacht gerade selber ein bisschen. Sonore Basti, einfach mit ranholen. Wer hier reinstört, der kommt einfach mit dazu. So. Sorry, ist gerade im Milchmodus, kann nicht. Gut, dann nach der Milchpause. So, okay. Okay, pass auf, wir haben ein Thema aus der letzten Episode. Ich muss jetzt gerade mal gucken, es ist schön, wenn man nicht auf das Gerät gucken muss, sondern immer jemanden hat, der so macht. Nein, halt die Klappe. Was die Regie sagt. Was die Regie sagt, ja. man hört die Regie. Wir hatten in der... Pass auf, ich kriege immer Stromschläge, wenn ich was Falsches sage. So, Bohemian Rhapsody, meinst du das jetzt? Jetzt sag doch mal. Nee, dazu nicht, habe ich immer noch nicht geguckt, aber ich habe ein Thema, was ich angebracht habe, was ja, wo ich gedacht habe, boah, wenn wir das jetzt diskutiert hätten können und nicht in einer Ping-Pong-Episode, hätte ich mich total gefreut. Und zwar ein Guilty Pleasure meinerseits, zu dem es, glaube ich, ein bisschen viel hin und her gab. Und ich fand das super interessant, weil du ja so ein bisschen in die Richtung... Hallo. Ich bin irritiert, wenn Steffen winkt, aber ich glaube, das lag nur an meiner Assistentin, ja, genau. Die gerade noch ein bisschen massiert hat, damit ich mich ein bisschen flüssiger durchspreche. Gut, jedenfalls... Hauptsache, du sagst, was sie dir massiert hat. Aber also. Gut, jedenfalls ist es so... Oh, warum leuchtest du denn so rot? Steffi, komm weiter mit dem Pustefix und dem feuchten Bär, ja. Warum leuchtest du denn so rot? Ich fühle mich klausig, dazu später. Okay. Ist du jetzt den Weihnachtsmann vor mir? Ja. Den ich die ganze Zeit anhimmle und denke, ich darf ihn nicht essen. Den machst du eh nicht. Was ist bitter? Ah, ich liebe du das. Du weißt, dass ich nicht podcasten hallo, kann, wenn du dabei sitzt, ne? Das ist wie mit Pinkeln. Ja, da musst du. Hallo? Was? Entschuldigung. Noch einmal unterbrechen. Ich kann nicht podcasten, wenn einer zuguckt. Basti hat heute Live-Publikum. Das zur Erklärung. Ja. Wenn sie jetzt nochmal stört, das sagst du ihr, dann kommt sie mit vors Mikro. So. Okay, ich habe gehört, wenn du noch einmal störst, dann kommst du vor das Mikro, hat der Steffen gesagt. Ey, jetzt sitzt mir hier eine Frau gegenüber, die nimmt einen halben Weihnachtsmann im Mund und lacht dabei auch noch. Und sie aß den Weihnachtsmann. Ja. Naja, gut. Ja, und streichelt die Katze. Mann, Mann, Mann. Also, pass auf, wir hatten letztes Mal das Thema. Ich lasse mich jetzt davon nicht mehr ablenken, Entschuldigung. Selbst die Gags verhaust du. Das heißt, sie streichelt die Muschi, aber egal. So, können wir jetzt bitte weiter. Ich zieh meine Sonnenbrille wieder auf, zu der wir später noch kommen. Ja. Steffen, wir hatten letztes Mal... Ach nee, nicht das Thema schon wieder. Welches denn? Ja, das, was du gerade so latent am Ankündigen bist. Korrekt. Doch, das Thema möchte ich nochmal aufgreifen, weil ich es ganz gut fand. Ich fand es interessant, weil du sowas angebracht hast mit... du das Gefühl hattest, ich würde etwas glauben, so ein bisschen... Das ist ja im Endeffekt ja nichts anderes als Blödelei. Und zwar habe ich von den Geisterakten gesprochen, die übrigens jetzt eingestellt sind. Dazu komme ich gleich nochmal. Warum? Hat sich etwa am Ende rausgestellt, dass das doch alles nicht so stimmt? Surprise! Also, dass das alles nicht stimmt, das kann ja gut sein. Ich wollte eigentlich, das habe ich wahrscheinlich in meinem Teil nicht so gut rübergebracht. Ja. Ich wollte ein bisschen rüberbringen, dass mich diese Stimmung so mitnimmt. Also du bist in so einem Lost Place. Ja. Und da sitzen Leute und versuchen mit irgendwas zu kommunizieren. Ich bin ja auch großer Horrorfilmgucker. Ja. Und wenn die dann da zusammensitzen und dann so tun, also die machen jetzt nicht eine, dass sie einen so hier, mir fällt nicht das richtige Wort ein, was man dazu politisch korrekt sagt, wenn jetzt jemand mit Sinti und Roma Halsketten so rumsitzt, ja, und dann versucht auf dem Ouija-Board irgendwie irgendwelche Leute anzubeten, das machen die ja nicht. Also meine Assistentin bringt mich völlig aus dem Konzept. Es tut mir sehr leid, das ist sehr professionell. Das wird ja sehr spannend alles, aber gut. Sie hat gar gesagt, ob ich Gummis kaufen will, um als Klischee zu bedienen. Aha. Kennst du es nicht? Nee, weiß ich hab jetzt also kennst du, ich weiß nicht. Bei uns in unserer Kindheit hatte man einen politischen einen politisch inkorrekten Begriff für Sinti und Roma. Ja. Kennst du den? Zigeuner, hat man damals gesagt. Weißt du, ich mache jetzt eine halbe Stunde lang, rede ich über diesen Begriff, warum, und du sagst... Na ja, was denn? Wir sind doch auch ein aufklärerischer Podcast. Das ist halt nicht, ja. Warte mal, Telefon. Herr Gauland? Ja. Nö, er hat jetzt unterschrieben. Hallo, Moment. Ich habe ja nur gesagt, dass es vor dem geschichtlichen Hintergrund damals so gesagt wurde. Ist doch in Ordnung. Nein, alles gut. Natürlich beleidigend. Und deswegen sagt man das einfach nicht. Ja. Du bestellst ja heutzutage auch kein so ein Schnitzel nicht mehr, sondern einen Sinti- und Roma-Schnitzel. So, auf jeden Fall. Wenn würde ich mir ein Schnitzel mit Paprikasoße bestellen. Fertig, aus. So. Hat er. Ja. Und was kaufst du dir anstatt Dickmanns? Dickmanns? Ja, da bist du nicht drauf reingefallen. Schokoküsse? Ja, ganz früher auch schlimm. Es gibt auch politische Bezeichnungen, die du heute nicht mehr sagen dürfen. Ich weiß. Es gibt auch Leute, die sagen das heute noch voller Überzeugung, aber gut, die haben halt auch irgendwann den Knall nicht mehr gehört. Aber egal. Okay, auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Du wolltest irgendwas mit Sinti und Roma und Gummibändern erzählen? Genau, also, das war eine Beschreibung, wie man sich das vorstellt, wie in so einem Horrorfilm, wenn die zusammensitzen mit so einem Ouija-Board, kennst du, wenn du die Buchstaben abfährst und ein Geist mit dir spricht. Ja. Die haben das halt versucht auf dem Wissenschaft, also es sieht wissenschaftlich aus, weil sie Geräte dafür benutzen. Sie benutzen auch eine Switch, um Motion Detection zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass ich den ganzen Kram da glaube. Aber ich fand's halt, die Stimmung davon total interessant. Es ist einfach so ein Team vor Ort und denen kann halt immer mal wieder was passieren. Wer das guckt, um das zu glauben, ob es da mehr gibt, okay. Aber ich fand's auf jeden Fall mega interessant und habe mich dann die Frage gestellt, es ist jetzt was Persönliches, an was glaubst du? Weil ich dir die Frage gestellt habe, an was ich glaube. Also vor allem zur Weihnachtszeit. Und wenn du sagst, du glaubst halt an Pustefix, aber es ist ja ein Glaube an irgendwas, ne? Oder wo du sagst, da gibt es so einen Bereich, der ist außerhalb der normalen, was man so denkt, normalen Sicht. Da muss ich jetzt, echt überlegen, ob es irgendwas gibt, an was ich jetzt wirklich so in dem Sinne glauben würde. Weil, also mir fällt da jetzt ad hoc nichts ein. Also ich glaube jetzt an keinen Gott, ich glaube jetzt an den Weihnachtsmann halt auch nicht mehr seit gefühlt 35 Jahren vielleicht. Oh. naja, das ist 34. was glaube ich denn? Also ich bin ja atheistisch aufgewachsen. Das heißt, ich bin auch brauchst gar nicht so lasziv. Ja, ich oder der Geist in mir? Der von mir Besitz ergriffen hat. Tatsächlich, an sowas wie Geister hat man mal geglaubt, so gab es mal eine Zeit lang, ja, das bildet man dich halt ein, ja, irgendwas gibt es da bestimmt noch irgendwo, aber das war dann auch ganz schnell wieder vorbei, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich jetzt an irgendwie eine höhere Macht oder irgendwas oder was, glauben würde, was irgendwie nicht, ich bin halt auch der festen Überzeugung, dass wenn es mich irgendwann mal umhaut, dann kriege ich halt gar nichts mehr mit und das war es dann halt auch einfach und fertig aus. Ja. Okay. Also auch nichts danach kommt oder so, weil ich kann mich auch an nichts erinnern. Also ist ja jetzt nichts irgendwie, also so was Leben nach dem Tod genannt wird, ja. Mhm. Da müsste man ja zumindest irgendwie eine Erinnerung an irgendwas haben oder stelle ich mir das falsch vor, aber jedenfalls erinnerst du dich dann halt jedenfalls da auch nicht mehr dran und selbst wenn es das jetzt gäbe, ja, also verstehst du, wie ich es meine? Ich verstehe, wie du meinst, ja. Also irgendwie, es gibt eigentlich jetzt nichts in dem Sinne, was ich jetzt glauben würde, also wenn das jetzt natürlich, weil Glauben ist halt auch so ein schwieriger Begriff für mich, weil wenn das jetzt, wenn jetzt einer sagen würde, okay, wir haben jetzt den unwiederbringbaren Beweis, dass es, bleiben wir mal beim Thema Gott, dass es einen Gott gibt, dann kann man auch nicht mehr von Glauben reden, sondern dann wissen wir es ganz einfach. Hm? Das stimmt, ja. Also, dann ist es Fakt. Deswegen, Glauben ist halt für mich in dem Sinne, gibt's, also das Modell gibt's auch gar nicht. Also Weihnachten haben wir halt, weil es ja eine Weihnachtsepisode, kann man ja mal drüber reden, Weihnachten haben wir halt trotzdem gefeiert, traditionellerweise. Das gibt's halt, gab's halt auch im Osten, obwohl es da sehr viele gab, die halt nicht gläubig waren oder in die Kirche gegangen sind. Aber die Tradition gab's halt trotzdem. Und deswegen feiere ich das auch heutzutage noch, ja. Obwohl das auch Fest des Kommerz ist, da würde man ja ausgehen, dass im Osten das eher nicht so gefeiert wird, ja, ne? Oder ja, wurde. Aber gab's trotzdem. Also ja, das Weihnachtsfest, okay, gab es halt einfach. Müsste ich mich tatsächlich mal schlau machen, warum das trotzdem noch so, das trotzdem so hochgehalten wurde, die ganze Sache. Also auch in allen Institutionen, also in Schulen, in Kindergärten, da ist gerade ein Geist vorbeigehuscht und so weiter und so fort. da wurde das alles hochgehalten, also das schon. Vielleicht kommt es ja aus dem evangelischen Stamm her, keine Ahnung, also wenn Kirchengänger, da waren ja doch viele, also der große Teil von denen, die dann Kirchengänger waren, waren halt evangelisch und aber das ist eine interessante Frage, das müsst ihr überhaupt mal nachlesen, mal versuchen herauszufinden, warum zu DDR-Zeiten trotzdem das Weihnachtsfest, man hätte ja jetzt auch ja eine Parallelkonstruktion aufbauen können. Also, weißt du, es gab hier, bestes Beispiel ist für so eine Parallelkonstruktion ist ja, wobei die, glaube ich, auch gar nicht aus der DDR kommt, sondern auch schon einen anderen Ursprung hat, aber auch das müsst ihr erstmal nachlesen, ist ja die Jugendweihe. Sagt ihr die Jugendweihe was? Ich glaube, ich hatte es schon mal gehört. Genau. Ja. Also das ist halt, ihr habt Konfirmation gehabt. Oder was hast du gehabt? Ich bin katholisch, ich hatte Kommunion und Firmung. Genau, also das heißt, so in dem Alter von 14 Jahren ungefähr, 14, 15? Ich glaube, da war es Firmung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Dann gibt es hier die Konfirmation noch bei den evangelischen Leuten, glaube ich. Und bei denen in der DDR, die halt jetzt gar nichts hatten. Also, wie gesagt, ich war nie in der Kirche. Ich war mal ganz kurz in der Kirche, kann ich gleich nochmal erzählen. Evangelisch oder katholisch? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, das kann ich dir gleich erzählen, warum. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, da war das dann halt so, da war dann halt dieser parallele Entwurf war halt die Jugendweihe, nannte sich das ganz einfach. Das war dann halt auch so ein festlicher Akt, aber ohne den ganzen christlichen Aufbau darunter. Das war dann halt einfach so auch die Übergabe der jungen Menschen in das langsame Erwachsenwerden. So halt, ne? Okay. Gab es dann halt jede Menge Geschenke, jede Menge Geld und von den Verwandten und so ein bisschen. Also eigentlich der coole Teil bei Kommunion und Firmung. Ein bisschen wie so eine zweite Einschulung im Grunde. Also nur halt eben dann halt so die Einführung in das langsame Erwachsenwerden. Ich kann ja mal von mir erzählen. Ich nehme jetzt mal Bezug auf. Oder hast du noch was? Ja, ich wollte ganz kurz noch die Geschichte ergänzen, warum ich mal ganz kurz in der Kirche war. Nämlich meinen ersten Job, den eine ganz einfache Geschichte, auch nur nichts Spektakuläres. Als ich meinen ersten Job hier angefangen hatte, mein Chef wusste es halt nicht. Also der wusste halt nicht, dass ich Atheist bin, so, sag ich mal so. Mhm. Sondern der dachte, ging halt einfach von aus, oh ja, wir sind alle irgendwie in der Kirche, also ist der auch in der Kirche und deswegen Kirchensteuer. Musste ich halt abtreten. Ah, also das heißt, auf dem Lohnzettel stand Kirchensteuer und ich habe dann geguckt und gesagt, Moment mal, Kirchensteuer, da habe ich jetzt nichts mit am Hut. Ah, okay, alles klar. Und dann hat er das wieder geändert und deswegen war ich ganz kurz formal mal kurz in der Kirche, musste dann aber auch keine Kirchenaustritt oder sowas bezahlen, sondern es war ja einfach nur ein Fehler in dem Sinne. Ja, das wäre krass gewesen, wenn du hättest, weil du einmal Steuer bezahlt hast, dann hättest du austreten müssen, weil du ja nicht mal drin warst. Ja, das ist krass. Ja, also deswegen, so richtig drin war ich da auch nicht, das war einfach nur ein Formfehler in dem Sinne, Ja, okay, klar. Ja. Was ist denn man eigentlich unten in Frankfurt in die Richtung? Ist es eher katholisch oder evangelisch geprägt, frage ich mich gerade? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube sowohl als auch. Du hast beides hier. Wahrscheinlich, je weiter du dann runterfährst, desto katholischer wird es dann wahrscheinlich genauso in der Mitte liegt das dann so ein bisschen, ne? Ja, ja. Ich hatte, um mal bei mir drauf zu kommen, kann ich hier nur mal erzählen, dass ich klassisch katholisch aufgewachsen bin. Auch mit der Blödheit, dass man einfach sich keine Gedanken drüber gemacht hat, zu sagen, was kann man machen, was kann man werden? Und sogar wirklich alles noch mitgemacht habe. Dazu gehörte Kommunion und dazu gehörte auch Firmung. Ja. Und bei der Kommunion gab es wenigstens noch coole viele Geschenke. Bei der Firmung war es dann schon sehr viel weniger. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar bei einem der, ich glaube, ich habe bei der Firmung sogar ein Fahrradgeschenk bekommen. Ihr habt dann regelrecht zwei Sachen gehabt. Das sind dann und mit der Firma bist du dann sozusagen abgeschlossen, auch wirklich in der Gemeinde. Bei der Kommunion ist es so, du hältst das erste Mal, jetzt wird's ganz theologisch, den Leib Christi. Auf Deutsch kriegst du eine schlecht schmeckende Oblate, in die Jesus Körper eingefahren sollst. Aber ich kann dir sagen, es macht gar nichts. Das sind diese großen roten Dinger und irgendein Priester legt dir dann auf die Zunge und du darfst dich dann bedanken. Halleluja. Auf jeden Fall, lange Zeit nicht drüber nachgedacht und immer so in diesem Tonus aufgewachsen, ja, das macht man halt so. Ja. Und Tradition halt, Hab sogar noch mehr gemacht. Ich war Messdiener. Ah ja, okay. Und zwar in einer Krankenhauskapelle. Mhm. Und schon damals strukturell immer gut aufgestellt. Und zwar hast du dann bestimmte Zeitpunkte, an denen du mit Glocken sozusagen nachschellst, also um das, was der Priester sagt, sozusagen zu unterstreichen. Ne? Dann sagt er irgendwie im Namen des Vaters, des Sohnes, bla bla bla, und dann machst du kling, kling, kling. Mhm. Jetzt hatten wir zwei Probleme. Erstens mein schlechtes Gedächtnis, das weißt du ja. Und zweitens hat der Priester sehr genuschelt. Okay. War nämlich eigentlich ein Pole und hat immer und Basti hat eigentlich stattdessen immer wieder kling, kling, kling und dann hat mich die Oberschwester, die uns dafür angestellt hat, die so ein Damenbärtchen hatte, immer richtig so böse so du schon wieder, Richelzagen. Und ich so, oh scheiße, jetzt fällt mein Müsli aus in der Cafeteria. Weil nur deswegen habe ich es gemacht, weil es Essen in der Cafeteria gab. Habe ich unten aber diesen Scheiß mitgemacht. Schön, dass du noch ergänzt hast. Dass Basti schon damals ziemlich was? Und Basti doch schon ziemlich hungrig, hat dann immer, ich übrigens, meine Assistentin macht sich hinten kaputt, falls man zwischendurch so Schnappatmung hört, habe ich mitgemacht und in der Cafeteria gab es dann immer Müsli oder du kannst dir irgendwas rausnehmen und Basti ist dann einmal gegangen und hat dann immer versucht ein zweites Mal zu gehen, weil er ja nicht satt geworden ist und dann war wieder die Oberschwester, du hast schon falsch geschält, du kriegst kein zweites Müsli. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Und dann habe ich mir dasselbe gedacht wie du, nämlich dass ich keine Kirchensteuer mehr zahlen wollte, einfach so ein ganz pragmatischer Grund und einfach gedacht, ich gehe jetzt einfach raus. Und das Krasse ist, wir sind dann auch noch so glaubensmäßig geprägt, dass meine Mutter gesagt hat, aber Austritt, wieso denn? Ich sag so, ja, kann ich doch machen, ist doch scheißegal. Ja, das macht man doch nicht. Okay. Habe ich gedacht so, naja gut, wenn ich mehr Lohn auf dem Zettel haben will, dann macht man das einfach mal so. Und seitdem bin ich aus der Kirche raus und versuche einfach nur, wirklich, ich glaube, wir sind alle aus Faulheit nur noch drin gewesen, weil mein Bruder sagt jedes Jahr, ich habe schon wieder vergessen, aus der Kirche auszutreten, dann habe ich ja schon wieder Geld verschwendet. Ich so, richtig. Und ich glaube auch, dass ich mich viel mehr begeistert hätte für Glauben und sowas etwas, wenn schon das Entertainment damals besser gewesen wäre. Katholisch bedeutet, du riechst Weihrauch, toll, du darfst lateinische Gesänge mitsingen, wow, es gibt wohl nichts Spannenderes und du hast für alles Schuld, genau. Und du kommst sowieso in die Hölle, außer du betest nochmal eine Runde und das ist auf jeden Fall, ich sag's dir, das Unterhaltungsprogramm der katholischen Kirche, wenn das besser gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt noch, glaube ich. Und jetzt kommt's, Steffen. Jetzt kommt der Wendepunkt in meinem Leben. Ja. Jetzt gehe ich, nachdem ich schon jahrelang nicht mehr in die Messe gegangen bin, gehe ich jetzt das erste Mal wieder in die Messe, aber nicht katholisch. Okay. Sondern evangelisch. Warum? Ich war auf einer evangelischen Hochzeit. Bitte? Warum denn, Basti? Gut, dass du zwischendurch diese wichtige journalistische Frage gestellt hast. Ich will mich auch noch ein bisschen irgendwie beteiligen hier. Er hat schon wieder seinen Entschuldigung, ja, der Herr Liebstahl will auch was sagen. Was ist denn das? Ich möchte meinen Monolog halten. Ich drück mal kurz die Stummtaste. Er hat mich gemutet. Ich war auf einer evangelischen Hochzeit und da hat der Pfarrer, heißt das bei denen, hat vorne ein Stand-up gemacht gefühlt. Der hat, wo ich gedacht habe, so, während du in der katholischen Kirche jetzt angefangen hättest, wahrscheinlich Gott zu huldigen und dich dreimal auszupeitschen, hat der einfach wirklich vorne angefangen, über das Brautpaar lustige Sachen zu machen, hat die per Handschein angeschaut. Ich gesagt, so, also, nee, in der Zeit hätte wahrscheinlich mein Priester in der katholischen Kirche schon hinten, naja, egal, ich will nicht drüber sprechen. Das ist furchtbar, was man in der katholischen Kirche alles hört, auch in die Richtung. Und deswegen gehe ich jetzt, aber hat nichts mit Glauben bei mir zu tun. Wir gehen hin, weil meine Frau in so einer evangelischen Krabbelgruppe ist und die Leute sind da einfach so nett. Und wenn du halt mit netten Leuten zusammenkommen musst, die halt zwischendurch mal irgendwo beten oder einen Teppich ausrollen in irgendwelche Richtungen. Also ich kenne mich gut mit dem evangelischen Glauben aus. Ja. Die in ihre Teppich ausrollen und in irgendeine Stadtrichtung beten. Oder die aus der Tora vorlesen. Ich kenne mich mit Evangelien richtig gut aus. Dann machen wir das einfach mit, weil es einfach coole Leute sind. Und es hat aber nichts für mich damit mit Glauben zu tun. Also ich bin da ähnlich wie du geprägt. Ich glaube, da kommt nicht viel. Ich glaube schon, dass da wahrscheinlich irgendetwas ist. Aber woher soll ich das wissen? Und das ist das Problem. Also kann ich dir nicht genau sagen, ob da oben irgendwas ist. Das ist genau das Ding, was ich vorhin meinte, mit Glauben und Wissen. Ne? Also das ist eben, ich würde halt geglaubt, aber ja. Und es fehlt halt der Beweis. So. Ich bin halt kein Fan von den Institutionen. Also das ist ja immer so eine Auslegungssache. Und wenn du halt wie ich in einem Unterhaltungsprogramm aufgewachsen ist, das aus Latein und Schlägen bestanden hat, dann denkst du dir auch so, ach, da gibt's in Netflix viel bessere Filme. Wir können jetzt eine Überleitung schaffen, aber ich glaube, unser Thema ist noch nicht durch. Ach doch. Findest du? Warum nicht, oder? Meinst du? Ich glaube da nicht dran. Doch, ich glaube dran. Mach mal. An was glaubst du jetzt nicht? Nee, nur kurz zur Ergänzung noch. Also jetzt letztes Jahr war ich jetzt zum Beispiel auch mal mit bei einer Weihnachtsmesse. Einfach, weil es meiner Freundin mal wichtig war, wieder zu sowas hinzugehen. Wie gesagt, evangelisch und alles. Und habe ich mich dann halt einfach mal angeschlossen. Ich meine, das tut mir ja nicht weh groß und das kann man sich dann auch mal antun, auf gut Deutsch. Aber ja, ich war auch, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal alleine in so einer Messe, da wurden Tiere geschlachtet und Dämonen angeboten. Das war ein schönes Weihnachtsritual. Ja, da bin ich ja sowieso, also das, ich meine, wenn man, hallo? Basti, du bist weg, hallo? Hallo. Was ist los? Du bist weg, hallo? Ja. Nee, ich bin weg. Ich sehe dich nicht mehr, jetzt sehe ich dich hier. Also wenn man der einen Glaubensrichtung Interesse beimisst, dann sollte man das ja auch für alle anderen auch tun, ne? Also das heißt, ich... Ja, sollen wir zusammen nächstes Mal zu einer satanischen Anbindung gehen? Hast du da Interesse dran? Zum Beispiel sowas. Oder ich hätte jetzt zum Beispiel auch hier... du lachst. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie du kommst und du hast so ein Goofy-Cap auf dem Ding und ich komme mit einer Tüte Popcorn. Das ist richtig gut und wir gucken uns ein satanisches Messer an. Und ich sage, naja, egal. Nee, wir haben jetzt auch hier viele Moscheen und sowas. Also sowas müsste man sich dann eigentlich auch mal angucken. Also von daher. Total. Da bin ich total für. Also ich finde, auch die anderen, kennst du denn, warum? Es gibt ja keine einzige von den Glauben, die das Recht hat, sich selber darauf zu sagen, okay, ich habe jetzt den Glauben für mich gepachtet. Das ist ja sowieso eine private Sache. Ja. Und woran du jetzt glaubst, ob du an das fliegende Spaghetti-Monster glaubst, das bleibt ja auch bei dir. Ne? Ja. Ja, klar. Also am ehesten wohl an das. Aber okay. Aber ich glaube auch an den Geist der Weihnacht. Vielleicht kommen wir da mal hin. An den Geist der Weihnacht. Noch ein Versuch für eine Überleitung? Nehmt er sie an? Nehmt er sie an? Springt über die Hürde? It's in the singing of a street called a choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. A cup of kindness that we share with another. A sweet reunion with a friend or a brother. In all the places we find love, it feels like Christmas. It is the season of the heart, a special time of caring. In the giving of a gift to another, a pair of mittens that was made by your mother. In all the ways that we show love, it feels like Christmas. A pot of chocolate that we'll always remember. This is the summer of the soul of December. Yes, so when you do your best for love, it feels like Christmas. It is the season of the heart, a special time of caring. It's in the singing of a street called a choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. It feels like Christmas. Ich mag dich mehr, Steffen. Für mich ist Weihnachten abgeblasen. Jetzt kann mich nichts mehr zurückbringen in die Weihnachtsatmosphäre. Gib mir irgendwas. Gib mir was. Soll ich denn was geben? Du hast ja gerade wunderschön angesetzt zum Trinken eines koffeinhaltigen Erfrischungsgetränks. Ach so, wir ohne haben ja Zimt. Gesagt, ohne Zimt diesmal, aber dafür mit Zucker. Ja. Und dieses Erfrischungsgetränk hat ja sozusagen ein Statussymbol erfunden, quasi, wird ihm zumindest mal nachgesagt. Und zwar den Weihnachtsmann. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wo das hin soll. Ah, Weihnachten. Den Weihnachtsmann. Aber wie kommst du von Bluna auf Weihnachten? Nein, du hast nicht Bluna getrunken. Du hast Coca-Cola. Nein, alles gut. Ich habe Coca-Cola getrunken, ja. Ja, bei unser beider Lieblings Haus und Hof, Sender kann man ja nicht sagen, sondern Streaming. Fast schon Arbeitgeber. Streaming-Anbieter Nummer 1, Netflix. Könnte sich allerdings kleiner Ausflug nochmal, könnte sich allerdings im März nächsten Jahres bei mir dann ändern, dass das Nummer 1 ist. Ich kann mir schon vorstellen, warum. Wir haben darüber zu sprechen. Ja, weiter geht's. Mache er sich eine Notiz. Ja, da gibt es jetzt einen Film, wie demonstrativ er sein Büchlein rausholt und da was reinschreibt. Ach süß. Ja, jetzt zeig's. Na, das ist aber ganz toll, dass du jetzt da Notiz hingeschrieben hast, Basti. Ja, wie sollen wir eine Notiz machen? Hauptsache, du kannst dich nachher noch erinnern, für was die Notiz steht, wenn du dann das nochmal ansprechen willst. Ich muss da nicht mehr viel zu sagen, ist auch viel zu gesagt worden schon. Jedenfalls nicht von uns, aber von anderen. So, aber über was ich relativ wenig höre, ist eben dieser Film, der da jetzt lustigerweise bei Netflix erschienen ist, was heißt lustigerweise, erfreulicherweise, weil ich würde sagen, dieser Film, über den wir jetzt gleich sprechen werden, ist mit Abstand mein Animationsfilm diesen Jahres. Wow. Wow. Da ist ein Blatt, der Basti. Ich halte mir meinen roten Bauch und bin gespannt, was es für ein Film sein könnte. Ja, und zwar heißt der Film ganz kurz und knackig Klaus. Und der Gabelstaplerfahrer. Genau, Gabelstapler Klaus, wir kennen den nicht. Auch ja. Mal eine dicke Empfehlung, die man aussprechen kann, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Denn bei diesem Klaus geht es nicht um den Gabelstapelfahrer, sondern sowas Ähnliches, weil er hat dann später einen Schlitten. Egal. Nein, es geht um die nichts Geringeres als die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsmanns. Und das hat man hier, da hat man ein wunderbares Vehikel gewählt, wie ich finde. Denn die Geschichte dreht sich eigentlich, man müsste jetzt ja fast vermuten, die Hauptfigur ist Santa Claus, ist er aber erstmal im ersten Moment gar nicht, sondern er entwickelt sich dann erst später so ein bisschen nach und nach mit zur zweiten Hauptfigur. Erstmal geht es um den Postboten Jasper. Und Jasper ist ein ganz verwöhntes Kerlchen, denn er ist praktisch der Sohn des Obergenerals der Postbehörde, kann man das so sagen? Ja, also des obersten Mufti, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ein General? Was? Ja. Ich glaube, der Generalvorstand. Postbote irgendwie, ne? Ja, also der oberste halt. In einem, ich würde fast sagen, fiktiven Land, oder? Also ich würde sagen fiktiv. Ich habe das jetzt nicht ausmachen jedenfalls können. Jedenfalls ist es die königliche Postdienststelle und davon ist er halt so der obere Befehlsinhaber, sagen wir mal so. Ja, so. Und also sein Vater. Und was macht Jasper? Er mogelt sich halt mehr oder weniger so durch. Er sagt, Papa hat alle Beziehungen spielen lassen, damit ich hier einen Posten bei der Post bekomme. Ja. Und er boykottiert das Ganze insofern, dass er immer wieder sagt, eigentlich muss ich mich ja gar nicht anstrengen, ich bekomme ja das Geld sowieso von meinem Vater und das Luxusleben und so weiter und so fort. Ich streng mich auch gar nicht erst an, weil dann merkt er, er ist ja auch nicht so der Richtige für den Job und das ist jetzt auch nicht der Job, den er machen kann und deswegen, ja, dann wird er mich ja weiter durchfüttern, er wird mich ja nicht verhungern lassen. So ein bisschen so diese Einstellung, ne? Also reiches Kind und aber Vater hat dann irgendwann mal die Faxendicke und sagt, nö, du bekommst jetzt einfach mal im hinterletzten Ort, da ganz oben auf der Landkarte, bekommst du jetzt einfach mal den Auftrag, 6.000 Briefe zu verschicken oder also zu transportieren als alleiniger Postbote dort. Hast dazu ein Jahr Zeit und wenn du das nicht schaffst, drehe ich dir einfach sämtliche Geldhähne zu. Und dann musst du gucken, wo du bleibst. Soweit der Grundplot des Ganzen. Jasper kommt also tatsächlich in einen Ort, der da heißt wie? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe den Film zwar gestern. Ach, die deutsche Variante? Ja. Ist, glaube ich, Zwietrachtingen. Zwietrachtingen, ganz genau. Ja. Mhm. Und der Ort heißt nicht ohne Grund so, denn es gibt zwei verfeindete Lager. Die Ellenburgler, ne, und die, wie heißen die anderen gleich? Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja. Irgendwas mit also, Rot? Ja, genau. Also eher so ein leuchtendes Rot. So zwei verfeindete Bands auf jeden Fall, reicht ja. Genau, und die anderen so eher pechschwarz und so und auch wunderbar immer wieder so die kleinen Anspielungen. Die ersten Kinder, die er da sieht, als er da ankommt, der Jasper, erinnern halt stark an Tim Burton oder so Addams Family, so eine Mischung aus beidem, so ein bisschen. Und das also wunderbar. Und also kommt da an und kriegt halt mit, ja, die sind die Spinnefeind, keiner kommuniziert mit dem anderen, die schicken sich auch keine Briefe und so weiter und so fort. Und jetzt überlegt er sich halt irgendwie einen Plan, der aber auch nie richtig aufgeht und er bekommt mit, da sitzt ein Kind und das möchte gern irgendwie sein Bild zurück. Dann sagt er sich, ja, okay, du kriegst das Bild, aber du musst dann halt dafür Porto bezahlen. Dann versucht das halt auf die Tour. Funktioniert auch nicht, aber über gewisse Umstände lernt er dann halt einen Holzfäller im Wald kennen. Und dieser Holzfäller hat jede Menge Spielzeug produziert, hergestellt und er lebt da halt allein im Wald, weswegen er da alleine lebt, das will ich jetzt an der Stelle auch gar nicht verraten, das kann man sich dann angucken. Jedenfalls lebt er halt da alleine, hat halt jede Menge Spielzeug, wie gesagt, hergestellt, wahrscheinlich auch, lebt halt da allein und so weiter und so fort und Bitte? Ich fand's gerade lustig, weil du dreimal lebt allein gesagt hast. Ja, Entschuldigung. Ich versuche gerade den roten Faden wiederzufinden. Und, ich fand ihn bis jetzt gut. Ja. Und ja, die beiden ja. lernen sich dann halt irgendwie kennen. Es wird jetzt immer schwammiger, dass ich will jetzt gar nicht mehr so ins Detail gehen. Und krass. Na, was denn? Das ist voll geil, schon die Hälfte, also nicht die Hälfte des Films, aber viel vom Film schon erzählt. Nein, du willst jetzt ins Detail gehen. Das gefällt mir gut. Das ist ganz am Anfang. Er fand aber sehr gut. Nein, das war, glaube ich, von dir die detaillierteste Beschreibung von einem Film. Fand ich echt gut. Da passiert auch noch so viel. Das war jetzt wirklich, wirklich die erste Viertelstunde. Aber ich hatte wirklich kurzfristig Angst. Ich so, muss ich kurz den Stopp-Button drücken? Ganz durchrödeln? Bitte bis zum Schluss durchkommen? Ich hatte schon überlegt, ob wir uns so eine Zeitreise-Aufnahme von mir machen, die sagt, diese Zusammenfassung könnte Spoiler enthalten. Jeder, der sich den Trailer anguckt und so ein bisschen die Beschreibung durchliest, weiß, um was es da geht. Es geht um nichts Geringeres als die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsmann wie diese Entstehungsgeschichte nun mit Jasper zusammenhängt und eben diesem alten Holzfäller im Wald, sollte man sich dann einfach selbst angucken, weil es ist auch noch die verdammt geilste Animation, die ich jemals gesehen habe. Also es ist so bombastisch gut animiert, es ist unfassbar. Also ich habe da gesessen mit großen Augen, Ich kam nicht mehr raus aus dem Glücksgefühl. Ich schwärme. Also es ist wunderbar animiert. Es ist eine 2D-Animation, die sich an einigen Stellen einer 3D-Unterstützung bedient. Das merkt man. Aber prinzipiell ist es eine klassische Animation, würde ich jetzt sagen. Und die holt das Beste raus, was es nur geht. Also es ist wunderbar. Du hast ein Beispiel, was mich immer wieder fasziniert hat, ist dieses Glänzen in den Augen, was du bei den Charakteren siehst. Und diese ganze Umsetzung, auch die Zeichnung, also du könntest es so, wie es ist, und das hast du ja bei einem Zeichentrickfilm wirklich relativ selten, du könntest es so, wie es ist, auf Papier drucken und als Comic verkaufen. Es ist wirklich phänomenal gut gemacht. Sensationell. Guckt euch diesen Film an. Wer Animationsfilme mag, guckt euch diesen Film an, allein wegen der Animation. Die Story, wie gesagt, ist an einigen Stellen vorhersehbar. Manchmal sehr mit dem Zaunfall, das und das. Es wird alles erklärt, es ergibt alles plötzlich Sinn, warum der Weihnachtsmann agiert, wie er eben agiert, oder warum ihm unterstellt wird, dass er agiert, wie er agiert. Es wird alles wunderschön eingefangen und macht einfach einen wahnsinnigen Spaß. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Jetzt kommt von dir wahrscheinlich, ach, der Scheißfilm. Moment. Notiz. Egal. Komm. Dito. Ja? Ja? Okay. Ja. Gut. Ja, nächstes Thema. Ist doch schön, wenn ich alles gesagt habe. Aber du siehst, ich kann auch mal eine gute Rezension bringen, oder? Wenn mich ein Thema gut begeistert. Ich fand jetzt sensationell, wie begeistert du selber von dem Film bist. Du hast jetzt doch natürlich zwischendurch mal Spoiler gesagt und ich habe mir gerade überlegt. Nein. Ich habe keine Spoiler. Nein, du hast gesagt, du willst dich spoilern. Ach so. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es ist ein Weihnachtsfilm, ja, Leute. Ja, ja. Und du hast schon zwei grundlegende Tatsachen genannt, die, wenn ich nicht ganz bescheuert bin, auch zusammenkriege. Ja. Das finde ich nicht schlimm, weil, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ein Weihnachtsfilm. Ja. Also, ein Postbote, der in ein Dorf reinkommt und er trifft auf irgendeinen Holzfäller im Wald, einen großen, starken Holzfäller. Hm. Das könnte man jetzt zusammenbringen. Ich werde es jetzt nicht extra sagen, aber damit die Leute uns nicht irgendwas vorwerfen können. Hm. Aber erste Frage, welche Leute? Und zweitens, Leute. Es ist ein Weihnachtsfilm. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Leute, und ich muss einfach mal sagen, es ist von den Animationsfilmen einer der besten Weihnachtsfilme, die ich je im Bereich Animationsfilm je gesehen habe. Und da kann ich zum Thema Weihnachten, da kann ich Steffen nur beipflichten. Warum? Ich habe ähnliche Punkte wie du gesehen. Ich fand auch diese Kinder, an denen er vorbeigeht, die so Tim Burton-esque eine Möhre einem Schneemann ins Gesicht stecken und dabei wirklich so richtig creepy gucken. Da habe ich mich dann mal an den, man kommt ja bei Animationen mittlerweile an den großen Herrn Disney nicht mehr vorbei und habe mir überlegt, würde das dort auch da passieren? Nein, weil Disney manche bestimmte Tasten nicht verwendet. Zum Beispiel, dass ich so einen Film einfach mal steht, zwischendurch einfach mal creepy zu sein, weil dieser Teil mit den Kindern ist ja wirklich, es gibt auch noch nachher ein Kind, das so richtig Gothic-Style, früher wären das Gothics gewesen, was in so einem Haus wohnt, wo man denkt so, okay, das arme Kind, was ist denn krass, das lebt ja bei seinen Eltern, die sind ja auch richtig scheiße drauf und das bekommt nachher ein Geschenk und dann wird alles sehr viel bunter. Ich mochte es, wie krass düster Zwietrachtingen, ich weiß die englische Entsprechung nicht mehr, weil die war irgendwie ganz anders. Ja, hab ich auch nicht nachgeguckt, ich kenne auch nur die deutsche Formulierung. Irgendwas mit Burg, aber ja. Ist auch wirklich unerheblich. Ich fand es halt fantastisch, dass ich fand auch Zwietrachtring, als das erste Mal dahin kommt, der Postbote, der Jasper, den man ja am Anfang ja wirklich für einen verwöhnten Trottel hält. Also der ist ja auch eigentlich reichlich unsympathisch. Er ist sich ja dessen sogar bewusst. Also das ist ja das Schöne daran. Genau. Ja? Also er ist so lamoyant. Ja. Ist mal ein schönes Wort, was ich jetzt einfach benutzen würde. Keine Ahnung, was es bedeutet, aber es klingt gerade so grob. Kannst du ja gleich mal googeln, während ich mal monologisiere. Ja. Lamoyant, wahrscheinlich das völlig falsche Wort genommen gerade, aber egal. Er hat doch Pustefix aufgehabt und den feuchten Bären. Ich bin wirklich. Lamoyant heißt übrigens sentimental. Dieses passt überhaupt gar nicht. Nee, null. Wenn das so weitergeht, will ich richtig lamoyant noch in dieser Folge. Ja. Das wäre die richtige Benutzung dieses Wortes gewesen. Ich bin begeistert von den Hauptcharakteren. Ich bin von einer Sache noch begeistert. Es gibt dort in diesem Film eine angedeutete Liebesgeschichte, die niemals so krass ausgereizt wird, dass sie einem auf den Sack geht. Mhm. Sondern die spielt sich so nebenher ab, in so leisen Zwischentönen, dass wenn es ein normaler, anderer, kitschiger Film gewesen wäre, wahrscheinlich einer noch gesungen hätte, ich lass jetzt los. Keine Ahnung, bei denen gibt es doch nicht mehr eine richtige kitschige Liebesgeschichte. Wahrscheinlich das perfekteste Beispiel. Aber aber egal. Nee, aber es ist jetzt der erste, mir eingefallen ist. Ich tue dem Film damit Unrecht. Frozen ist weil, der erste Teil, ist eigentlich Frozen ganz gut. Frozen überhaupt kein, also diesen Kitsch hat. Egal. Weiter. Ich sollte mich mit Disney-Nerds nicht anlegen. Ja. Auf jeden Fall, es ist wirklich ein wirklich fantastischer Film, weil ich mag auch, wie Steffen, den Zeichenstil sehr gerne. Also es hatte am Anfang, als ich die ersten paar Minuten gucke, habe ich gedacht, ist das jetzt knetartig? Und dann ist es doch so eine 2D-Animation, die ich gestern habe. Ich habe den gestern ganz frisch gesehen und habe selber gedacht, so gesehen, an irgendwas hat die mich erinnert. Also als es in Zwietrachtingen dann losgeht, ist es auch noch sehr, wie du schon gesagt hast, fand ich auch diese Düsterkeit so sehr Tim Burton-artig gemacht. Und wunderbare Szene, er klingelt eine Glocke und es kommen alle Leute vom Dorf auf ihn zugerannt mit einer Mordslust, weil sie alle Waffen in der Hand halten. Mhm. Und er sich denkt, was ist hier eigentlich los? Und man am Anfang noch denkt, worauf läuft diese Story hinaus? Natürlich kommt die nachher in die typischen Weihnachtsbahnen. Und da muss ich einfach mal sagen, das ist das die leiseste Variante, wie man langsam auf Weihnachten kommen kann, wie man möchte. Also es ist wirklich wie die Entstehung des Weihnachtsmannes, aber so schön gleichzeitig leise und schön erzählt. Also es gibt, lange Zeit denkt man, wenn man in dieser Stadt ist, es gibt keinen Moment, wo auch die Kinder nicht irgendwas Tolles haben. Die Erwachsenen bekriegen sich die ganze Zeit. Weil am Anfang habe ich selber wirklich noch gedacht, ich habe übrigens den Film ein bisschen dunkler gesehen, weil ich eine Sonnenbrille auf habe, dazu später mehr. Er spoilert jetzt die ganze Zeit oder teasert die ganze Zeit mit seiner Sonnenbrille und nachher sagt er kein Wort mehr dazu. Korrekt. Korrekt. Das wird das Geheimnis dieser Folge. Warum hat dieser Mann eine Sonnenbrille auf? Warum liegt hier überall Stroh rum? Egal. Warum liegt hier überall Stroh rum? Warum hat der Mann eine Sonnenbrille auf? Soll man denn nicht mal einfach mal Netflix gucken? Und zwar finde ich, ist wirklich, am Anfang habe ich wirklich gedacht, boah, der krass ist aber auch düster, der Film, ne? Und ich hatte sogar fast schon Mitleid mit Jesper, dass er in dieses Café hin soll. Aber man wusste natürlich, ich sage mal Jesper? Jesper passt auch, ja. Alles genau. Wenn er da hinkommt, dann muss er natürlich eine Lektion lernen, weil er wird uns so krass übertrieben als jemand dargestellt, der verwöhnt ist und der das aber weiß, der das total ausnutzt, dass er fast schon wieder durch ein bisschen sympathisch wird. Hast du übrigens die deutsche Stimme erkannt? Bitte? Hast du übrigens die deutsche Stimme erkannt? Nee, wer? Ralf Schmitz. Aber es ist so gut gewesen von Ralf Schmitz, dass es mir nicht aufgefallen ist. Also das er hat das Beste, was du machen übertrieben, kannst. Er hat auch nicht übertrieben, er hat sich da wunderbar reingefügt in die Rolle. Ja? Also genau, am Anfang eben auch so dieses leicht Übertriebene und dann das und das und das Überkandidelte und so weiter und so fort. Und also es hat richtig Spaß gemacht, ja. Und jetzt will ich wahrscheinlich drauf achten, weil ich habe ich habe wirklich nicht an Ralf Schmitz gedacht. Ich fand ja auch die Stimme vom Holzfäller, der nachher vorkommt, von dem du gesprochen hast, habe ich auch gedacht, wäre nachher noch tiefer gewesen. Aber das ist auch so eine eindrucksvolle Gestalt als dieser, und auch die Geschichten, die nachher um ihn, eine Geschichte vor allem umherum, die sich um diesen Charakter dreht, hat mich natürlich auch dazu gebracht, dass ich zwischendurch auch wieder fast Tränenaugen hatte. Aber ich muss dazu sagen, seit Geburt meines Sohnes heule ich noch mehr, wenn es um Kinder geht. Da trifft man nicht mittlerweile schneller als andere. Hier ging es jetzt dann um was anderes, aber ich war auch wieder kurz davor zu sagen, ei. Ja, deutsche Stimme von Klaus übrigens, Rufus Beck, der ja auch verschiedene Tonlagen drauf hat. Also das heißt, das merkst du auch in dem Film. Und was dir vielleicht auch aufgefallen ist, so wie mir, ist, dass sich der Klaus wie der Film entwickelt. Nämlich, er wird von düster immer mehr zum helleren, warmen. Mhm. Und genauso entwickelt sich der Film. Weil was du am Anfang gesagt hast, Basti möchte was sagen mit vollem Mund. Weil du vorhin Steffen hat vor dem Video so eine typische Auszeit beim Football gemacht. Das ist ja witzig. Muss ich manchmal machen, weil sonst kommt nicht mehr dazu. Nee, das verstehe ich gut. Und ich habe gerade überlegt, wenn ich das selber mache, könnte ich ja noch so typische andere Football-Sachen machen. Aber mir fällt auch nur dieses T ein und dann macht man so Pokai. Ja. Pokai. Entschuldigung, mach weiter. Genau, das sieht man halt im Film auch an. Also so diese Entwicklung von diesem Düsteren. Und du hast ja dann auch mit diesen beiden Kontrahenten eben genau diese zwei Farbtöne da drin. Also das heißt, die einen haben eher so den wärmeren Farbton und die anderen so diesen wirklich schwarzen, düsteren. Und das ist sensationell gut gemacht und es macht einfach nur Spaß, sowas zu entdecken. Und ich möchte mal hier kurz die Regie rausheben und auch das Animationsstudio, was dahinter steht. Das ist nämlich Sergio Pablos und sein Studio. Und der Name würde ich jetzt nicht sagen, ist ein spanisches Animationsstudio. Dieser Sergio Pablos hat allerdings schon sehr viele Spuren in der Animationskunst gesammelt. Also da hat er wirklich sehr viele Erfahrungen schon gehabt und war zum Beispiel bei den Minions beteiligt, bei einigen Disney-Produktionen. Also der Vergleich kommt nicht von ungefähr. Also er war auch bei einigen Disney-Produktionen beteiligt, komme ich auch gleich nochmal dazu. Und dann Rio, also dieser Vogelfilm und sowas. Und das ist jetzt wirklich die erste komplette eigene Produktion, die gestemmt haben. Mhm. Und das ist dann sowas Geiles rauskommt. Das ist echt klasse. Dann merkst du halt alles, was die so an Erfahrung gesammelt haben in den Jahrzehnten, wo sie das vielleicht schon machen, ist dann alles jetzt gebündelt in diesem Film. Und das merkst du halt. Du merkst die Liebe zur Animationskunst und also das macht einfach nur Spaß. Und wenn jetzt jemand sich den Trailer anguckt nur oder den Film sich auch anguckt und denkt so, Jesper, da kommt mir irgendwie bekannt vor. So eine gewisse Vertrautheit besteht, also bestand zumindest bei mir direkt von Anfang an. Der Charakter ist irgendwie, kommt er mir bekannt vor. Und Sergio Pablos oder er selber oder eben sein Animationsstudio waren, wie gesagt, wie schon erwähnt, bei einigen Disney-Produktionen dabei und die haben zum Beispiel auch Charakterdesigns entwickelt. Und zwar gab es mal von Disney den Film Der Schatzplanet. Kennst du den Film Der Schatzplanet? Nee, leider nicht. Den kennst du? Okay, dann wird dir der Charakter auch nichts sagen. Dr. Doppler, glaube ich, oder warte mal, ich muss gerade noch mal kurz gucken, wie er heißt. Übrigens mein erfolgreichster Instagram-Post bisher mit meinem neuen Account, mit meinem Goofus-D-Dog-Account. Okay. weltweit. Also der hat echt die meisten Abrufe und auch sehr viele, oder was heißt sehr viele, aber im Verhältnis gesehen viele Kommentare, weil ich diesen Vergleich aufgemacht habe zwischen eben diesen Charakter. Vespa und Doppler, okay. Warte mal, ich gucke gerade noch mal ganz genau, wie der heißt. Ich habe es auch direkt gleich. Dr. Delbert Doppler, genau. Es ist halt auch der sieht ein bisschen aus, ist auch ein außerirdisches Wesen. Der sieht aber ein bisschen aus wie so ein Hund, so leicht, ne? Also so ein Hundemensch halt, ne? Und die Nase, die er hat, und auch so die Kopfform erinnern sehr an diesen Jasper. Nur dass halt Jasper einiges jünger ist noch und so weiter und so fort. Aber sieht richtig gut aus. Und diesen Vergleich hatte ich halt irgendwie direkt. Und das habe ich dann halt irgendwann nochmal, habe ich mir dann nochmal ein Bild von dem und ein Bild von dem und die so vergleichsweise nebeneinander gelegt. Das dann halt als Instagram-Post gepostet und da kam jede Menge. Detektiv Liebschner. Ja, kam jede Menge und dann, wie gesagt, also man hat es dann auch, man kann ja mal auf die Website gehen von diesem Studio und da gibt es dann auch eine Seite mit Referenzen und da sind dann die ganzen Filme drauf, an denen sie schon mitgearbeitet haben und da taucht halt dieser Dr. Doppler auf als vom Schatzplanet, als Figur, die sie mit entwickelt haben, quasi, ja. Ja, also das, auch wie gesagt, also der Film, ob der jetzt so unter Disney laufen könnte, würde ich fast sogar widersprechen. Also heutzutage würde ich es für möglich halten, wieder mal. Also Disney hat ja auch schon düstere Filme gemacht. Kennst du den zweiten Frost-Teil jetzt? Den zweiten, die Eiskönigin? Nee. Der ja auch. Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken soll. Ach, du kannst ihn dir gerne angucken. Also ich, ganz kurzer Exkurs, ich fand ihn besser als den ersten sogar. Weil einfach Weiterentwicklung der ganzen Charaktere und es kommen natürlich nochmal neue Charaktere dazu und die auch natürlich wäre darauf ausgelegt, dass da die Merchandise-Welle ganz gut laufen kann, aber so prinzipiell insgesamt gesehen hat mir der zweite Film jetzt sogar noch etwas besser gefallen, auch weil er ein bisschen düsterer ist als der erste. Ja. Okay. Und trotzdem aber nicht diese Magie verliert. Also es geht sogar noch viel mehr ins Magische, in den magischen Teil und von daher doch eine große Empfehlung meinerseits. Aber jetzt nochmal, um auf den Film zu kommen, also der wird von nichts getoppt, also auch von keinem Disney-Film diesen Jahres. Jetzt ist der Basti wieder weg, ne? Thank you. Hallo Hörer, da sind wir wieder. Hallo. Um mal kurz diese Pause zu erklären. Ja, wir haben heute technische Probleme, aber mehr wollen wir dazu gar nicht verraten. Mehr gibt es in den Outtakes. Basti, haben wir denn noch irgendwas zu sagen? Ich freue mich schon. Haben wir denn noch irgendwas zu sagen zu Klaus? Damit wollten wir jetzt noch abschließen. Also wie gesagt, meine Meinung dazu hab ich jetzt überschwänglich, glaube ich, rübergebracht und ich finde, du hast leicht kritisch über den Film geredet. Das einzig Kritische war, wie gesagt, was ich sagen kann, ist so ein bisschen, dass mir mit der vorhersehbaren Story so ein bisschen, aber es ist ja nun nicht so, dass es da auch nicht so emotionale Momente gibt. Erst vor allem gegen Ende dann so. Und also es ist wirklich wunderbar gemacht. Und, ja, im Endeffekt steuerst du ja mit dem, was dich interessiert, darauf zuzuwissen, wo finde ich denn jetzt hier entsprechende Personen, die aus dem Weihnachtskosmos bekannt sind. Richtig, richtig. Und genau. Dementsprechend ist für mich ein Weihnachtsfilm. Ein Weihnachtsfilm kannst du nie spoilern, weil Weihnachten. Aber ich muss eine Sache mal dazu sagen. Ich finde es schön, dass es eine, mal eine Non-Disney-Produktion ist, auch mit Leuten, die bei Disney, und es ein spanischer Film ist. Das finde ich toll, weil Spanier machen eigentlich ganz tolle Filme, muss man einfach sagen. Ja. Also aus meiner Ecke, es gibt eine gute Netflix-Serie, die heißt Haus des Geldes. Mhm. Habe ich ein bisschen geguckt, noch nicht weitergeguckt, aber es gibt auch sowas wie Rec bei den Horrorfilmen. Das ist auch ein schöner, also Spanier machen gar nicht so schlechte Filme, muss ich jetzt mal sagen. Und das hier war jetzt auch, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das ein spanischer Film gewesen wäre, bis ich einen Abspann gesehen habe und gedacht habe, so krass, voll der gute Film. Ja, also das, wie gesagt, das Studio kommt aus Spanien und so weiter und die Beteiligung ist natürlich, in Beteiligung sind natürlich Amerikaner dabei, ne? Also gerade die Charaktere, die dann gesprochen werden oder was. Also von mir auch absolute Sehempfehlung. Art ist es natürlich schon wieder sehr, sehr, sehr eng mit den Amerikanern zusammengearbeitet, aber ganz dicke Empfehlung, wunderbar, also wirklich, wenn man auch weiß, was Spanier zum Beispiel, um nochmal ganz kurz auf das Thema zu kommen, auf was wir eigentlich nicht kommen wollen, aber mal ganz kurz Comics angesprochen, da sind ja auch sehr viele Spanier unterwegs, die wunderbare Comics rausbringen und also unter den Comicschaffenden ganz vorne mit dabei sind und sowas jetzt auch mal im Film zu sehen, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das Ding kannst du im Grunde, da kannst du die Stills nehmen und die auf Hochglanzpapier drucken und das wäre ein wunderbares Comic, ja. Und das ist echt, echt wahnsinnig toll gemacht. Und da ziehe ich nur meinen Hut vor. Also das ist echt eine ganz tolle Produktion. Und kann ich wärmstens empfehlen. Und zu was Besserem komme ich jetzt, glaube ich, hier auch nicht mehr in der Episode, meiner Meinung nach. ich kann jetzt immer den dem aus der Vatersicht mal immer wieder rausgeben. Es ist ein Film, den ich entsprechend, wenn man also genug ist, auch als erstes mit zeigen würde, weil es ein toller Film ist für Kinder. Ja. Gut. Klaus, also ein großes. Oh, Alter, jetzt kriege ich auch noch einen Krampf. Ich raste aus. Heute klappt alles, was funktionieren kann. Mein Hosenstall ist, glaube ich, zu. Naja, Steffen, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mit dem Mikrofon rum. Ist mir scheißegal, ich kann nicht mehr. Steffen, ich hasse Weihnachten jetzt gerade so sehr. Warum ist denn der Weihnachtsfluch in mich reingefahren? Es ist doch unsere besinnliche Episode. Mensch, sei doch mal ein bisschen gemütlich. Ich bin wie letztes Jahr, erinnerst du dich noch, als ich den Lachanfall hatte bei Familie Heinz Begge? Ja. Ich fühle mich gerade wie Heinz Begge, aber in der schlechten Variante. Ich habe wirklich einen Krampf im Knie. Aua! Ach, das ist aber auch zum Mäusemelken gerade. Aber egal. Lass den Batschi bitte leiden. Hab ich denn noch Themen, dass ich hier kurz überbrücken könnte? Du übersteuerst gerade. Aber egal. Ich wollte so viel Spaß haben. Und dann ist alles kaputt. Es ist wie Weihnachten, man hat so viele Erwartungen und nichts funktioniert. Oh je, da bin ich auch mal gespannt auf meine Erwartungen. Aber egal, wollen wir jetzt hier gar nicht groß zum Thema machen. Alter, ich kann mich hinsetzen. Basti? Diese Weihnachtsepisode bringt mich um. Ist auch noch das Bild angesprochen. Sah ebenso aus, als ob dir dein Mikrofon aus der Hose... Ich bin auch da. Aber egal. Das scheiße, Steffen. Steffen, ich gehe jetzt nach Hause. Aber ich bin schon da. Tschüss. Du bist doch schon zu Hause. So, deswegen können wir ja weitermachen. Lass uns doch mal einfach zu unserem wichtigsten Teil kommen, nämlich zur Bescherung. Da freue ich mich schon das ganze Jahr drüber. Ich habe ja richtig tolle Geschenke bekommen. Ja, dann machen wir es wenigstens ein bisschen weihnachtlich. Wenn das jetzt auch noch das Falsche ist, Basti, dann... Ich habe hier, ich muss mal kurz meine Kamera dazuschalten. Ich kacke. Sehe, was ich dir zeige, ja genau. Also ich habe hier was ein schöner Bauch. Ich krieg einen Krampf, Skype hängt sich auf. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem das ist die beschissenste Folge. Vor allem friert Skype. Nein, wir machen das nicht. Vor allem friert Skype. Genau. Stopp, drück an die Maus. Oh Mann. Vor allem. Jetzt geht das wieder los. Jetzt haben wir wieder dieses Heinz-Becker-Phänomen wie letztes Jahr. Vor allem friert Skype. Der genau dann ein, als du dein. Hallo? Den verdammten Krampf. Basti? Und Skype ist verdammt. Basti, hörst du mich noch? Ich kann nicht mehr. Basti, hörst du mich noch? Der Vater holt sich jetzt den Cognac aus dem Schrank. Ich höre dich noch. Ach, das ist aber schön. Darf ich mal kurz was sagen? Vor allem. Anscheinend nicht. Es ist so dumm. Ja. Ich höre dich, hallo. Vor allem, wenn Skype dann einfriert in dem Moment, als du gerade deinen Bauch zeigst, ist es wunderschön. Also es ist von Ästhetik nicht mehr zu überbieten. Ein schöner Rücken kann auch einen entzücken, ein schöner Bauch tut's auch. Ja, egal. Ich habe hier ein Geschenk gekriegt, Basti. Guck mal. Ja. Ich habe jetzt ein kleines Paket. Ist das deins? Ich glaube, es kommt von mir und von Herzen. Es ist so klein. Mein Herz ist rein. Soll ich jetzt aufmachen? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Lass es gerne aufmachen. Ich bin wie jedes Jahr gespannt, was in meinem Körbchen liegt. Würdest du dich mal setzen, weil es ist irgendwie gerade alles nicht so schön, was ich da sehe. Danke, das hört man gerne als Schenker. Guck mal, was ist das denn? Da ist wieder was mit Goofy, ich sehe es schon. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht der Kreativste, es kann sein, dass du es schon hast. Nein, tatsächlich habe ich den noch nicht. Ich habe mir frisch in diesem Jahr, original, frisch in diesem Jahr, einen neuen Goofy-Anhänger gekauft. Und das ist nur der Kopf von Goofy. Und ich habe original auch vor diesem Anhänger gestanden und habe überlegt, nimmst du den mit oder nur den mit dem Kopf? Und ich habe nur den mit dem Kopf mitgenommen und freue mich dafür jetzt umso mehr, dass ich jetzt diesen auch noch habe. Wunderbar. Hammer. Freut mich echt. Ich mache ja jedes Jahr, dieses Spiel, schicke ich dir etwas von Goofy, was du noch nicht hast oder von Disney. Ja, und ein Jahr hat es ja nicht funktioniert, genau, das war der USB-Stick. Genau, hat es wieder geklappt. Ja, und dann war es dieses Ding, wovon ich immer noch ein Foto kriege für dein Auto. Ja, richtig. Dieses Cape. Das bin ich noch schuldig, das stimmt. Also die Abdeckung. Benutzt du das auch? Ich habe es diesen Sommer jetzt nicht benutzt, in Ermangelung der Tatsache, dass ich vergessen hatte, wo ich zwischenzeitlich geparkt habe. Also nicht mein Auto, sondern das Ding. Okay, also gut. Ja, ich werde es auf jeden Fall benutzen. Das kann man ja auch im Zweifel als Schneeschutz, glaube ich. Kann man das auch außen aufbringen oder nur innen? Oh, das kann ich hier nicht sagen, das musst du gucken, das weiß ich nicht. Gucken. Aber ja, weil es ja hier so wahnsinnig viel Schnee gibt, wäre auch das eine Option, die überdenkbar wäre. Wunderschön, ich freue mich gerade. Weil den habe ich wirklich noch nicht. Also das, super. Vor dem habe ich auch das freut mich echt. Ganz oft davor gestanden und irgendwie hat mich dann... Aber warum? Ich erkläre das gleich. In dem Moment hat mich dann wirklich so der reine Kopf erstmal mehr angesprochen. Und umso mehr freue ich mich, weil da hingen auch noch... Also bei dem Händler, wo ich war... Ah, jetzt weiß ich es wieder. Bei dem Händler, wo ich war, das ist so ein holländischer Reseller von Disney-Artikeln. Und wir hatten schon wahnsinnig viel wieder gekauft. Und ich habe gesagt, ich will mir aber noch einen Anhänger mitnehmen, einen neuen Schlüsselanhänger. So, dann guck mal da an sein Drehständer, wo er die ganzen Anhänger dran hat. Und dann hat er von diesen hier jede Menge da und von den Goofy-Köpfen hat er, glaube ich, nur noch den einen gehabt. Dann habe ich gesagt, jetzt nimmst du den Goofy-Kopf mit und das nächste Mal, wenn du hier bist, nimmst du dann diesen mit. So, und deswegen habe ich mich für den Kopf entschieden. Und jetzt ich muss noch eine Sache reinbringen, Steffen, weil wir das jetzt die ganze Zeit vergessen. Wir vergessen zwischendurch, dass wir im Podcast sind. Kannst du kurz den Leuten noch sagen, was es ist? Ich habe es nämlich jetzt auch nicht gehört. Ja, es ist, ich sag's nochmal, es ist ein Schlüsselanhänger. Mhm. Der Goofy also in seiner kompletten, also als Ganzkörper zeigt, sozusagen. Und Schwein. Was für ein schweinisches Ding. Und man sieht in seiner typischen Lachposition. Und das Ganze ist einfarbig, also so silbern angedeutet, ne? Also das, also Stahl, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat halt also auch wirklich, warte mal, ich versuche den hier gerade mal rauszufuddeln. Das ist übrigens hässlich. Er hat hier übrigens, also ich zeige es jetzt dem Basti mal, er möge ein Foto davon machen. Er hat jetzt hier die Vorderseite. Ja. Er hat jetzt hier die Vorderseite. Ja. Hat du Foto gemacht? Ja. Ich habe Foto gemacht. Ne, Moment nochmal bitte. Nochmal. Mein Snapshot ist nicht so schnell. Hä? Der macht die ganze Zeit Snapshot, wo das. Achso, ich muss auf das Bild gehen, ich dödel. Nee, das sieht man nicht. Was macht denn der für ein Snapshot? Ja, ich wundere mich auch gerade. Warte mal, der macht irgendwas anderes. Ach, liebe Hörer. Ihr wolltet okay, wir machen weiter. Wissen. Also ich habe es gesehen. Sieht sehr schön aus. Ich mache nachher nochmal ein Foto. Wie von dem Cape. Und von hinten dann halt tatsächlich wirklich auch die Hinterseite dargestellt. Ja. Mhm. Also sehr schön. Echt schön gemacht. Ja. Fühlt er sich wertig an? Also das habe ich mich gefragt. Ja, sehr wertig. Ich mag vor allem lieber solche Anhänger, die so aus Metall sind, weil die anderen, es gibt ja auch jede Menge so aus so einem Weichgummi und sowas, die gehen aber, wo das auch komplette Figuren und sowas sind, aber die gehen verdammt schnell kaputt, die werden verdammt schnell abgenutzt. Oder auch Lego-Figuren oder sowas, gibt es ja auch als Anhänger, die gehen alle verdammt schnell kaputt. Und insofern habe ich sowas, lieber A, hat es ein Gewicht, dass du auch spürst, da ist ein Schlüssel, und B, geht sowas halt echt nicht schnell kaputt. Also das hat halt eine gewisse Wertigkeit, von daher freue ich mich. Okay, da ja, das echt, klingt ja gut. Echt sehr drüber, vielen herzlichen Dank, und ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr dann endlich mal hinbekomme. Aber es ist ja auch... Wie? Heißt das, ich krieg wieder kein Geschenk? Es ist ja auch langsam mittlerweile Tradition, dass du mich immer beschenkst. Klar, und ich... Dass ich traurig am Weihnachten nur sitze, mit meiner Tradition. Mit meiner dämlichen Anwesenheit beschenkt. Nein, ich freue mich doch jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen können. Du könntest mir einen sehnlichen Wunsch sehr gerne erfüllen, ja, Steffen. Ja. Ich habe in unsere Statistik reingeguckt, auch mit unseren Hotelmanagern gesprochen. Wir versprechen das jede Folge, aber wir könnten uns ja wieder das Versprechen abbringen, dass wir es häufiger schaffen. Darüber sprechen wir aber diesmal außerhalb dieser Aufnahme. Ich hätte nämlich da eine Idee. Wäre vielleicht meine Idee, oder? Okay. Ja, okay. Genau, einfach, das. Ich glaube, das würde auch den Zuschauern gefallen, weil ich habe schon, also die Leute rennen hier das Hotel, die Bude ein, die fragen, wo ist die 13. Etage? Die Zuschauer, die auch einfach nur zuhören, oftmals, weil wir ja ein Audio-Podcast sind. Die auch sind. Natürlich. Ja. Auch die Blinden hören uns. Oh je, das geht jetzt schon wieder in eine Richtung. Was haben wir denn noch an Themen, Basti? Also Bescherung hat man damit. Bescherung haben wir abgehakt, das kommt ja sehr emotional rüber. Normalerweise gibt es bei uns dann immer Bockwürstchen mit Kartoffelsalat. Was? Bei uns gibt es dann immer Bockwürstchen mit Kartoffelsalat. Bei uns gibt es Raclette. Ja. Ich glaube, dieses Jahr mache ich kein Mal Raclette dieses Jahr. Ist diesmal nicht hinbekommen. Es gibt bei uns, glaube ich, am Heiligen Abend gibt es mit Speck umwickelte Putenbrustmedaillons, weil meine Frau das unbedingt haben wollte. An Heiligabend, sowas isst man doch aber an einem der Weihnachtsfeiertage, oder nicht? Warum am Heiligabend sparen? Ja, was soll der Geiz? Ich hätte auch Pommes gegessen, aber mein Gott, meine Frau wollte unbedingt mehr haben. Ich gucke auch mal kurz in die Themen rein. Du hast ja Pommes gegessen? Wir sind ja eh jetzt so super professionell in dieser Weihnachts-Fail-Folge, nenne ich sie einfach mal. Die Weihnachts-Fail-Folge, dass wir auch mal einfach in den Themenplan reingucken können. Ja, soll ich mal was erzählen? Ja, was hast du denn so popkulturell? Was ist ja noch immer ein Podcast, der sich um popkulturelle Inhalte... Ach so, es geht nicht um Beinkrämpfe und Technikprobleme, schade. Nein, auch, aber auch das Zwischenmenschliche hat hier natürlich Platz. Aber jetzt reiß dich mal zusammen, verdammt. Menschlich muss es stimmen, ist menschlich, sagt der Stromberg. Weil das, ich fasse zwei Themen von mir so ein bisschen zusammen. Und zwar das Thema... Es gibt Störungen auf der Leitung, wenn du das Handy ans Mikrofon hältst. Egal. Ach so, okay, ja gut. Ja. Ich sag ja, professionell. Ja. Ich habe mir gerade die Themen nochmal angeguckt und ich fasse zwei Themen so ein bisschen zusammen. Und zwar bezüglich Spiele. Da ist es ja so, bei Netflix sind wir bei Filmen zu Hause oder bei Serien. Aber ich bin ja persönlich bei Games, bei Spielen zu Hause bei der Firma Blizzard. Ach was. So bekannt. Genau, von Spielen bekannt wie World of Warcraft ist, glaube ich mal, das ist immer noch das erfolgreichste von denen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr richtig. Gibt auch Warcraft zum Beispiel. Warcraft 3 habe ich sehr viel gespielt. Aber es gibt auch andere Spiele. Und jetzt zu Zeiten der Besinnlichkeit, der Rückbesinnung auf alte Sachen, habe ich mir zwei Spiele rausgenommen, die für Menschen mit wenig Zeit eine gute Sache hinbekommen. Und zwar ist das einmal Diablo 2. Sagt dir das was, Diablo? Kennst du die Diablo-Spielerei, Steffen? Also der Name sagt mir was. Ich weiß, also wie bei vielen Dingen, dass es das gibt, aber ich habe da jetzt keine näheren Erfahrungen mit. Okay. Diablo ist eigentlich der Vorreiter für Hack and Slay, nennt sich das Genre. Hack and Slay ist nichts anderes als Klick auf die Maus und hau irgendwo drauf, aber wirklich in so einer Draufansicht eher so 2D-mäßig, also nicht so dieses Ego-Perspektiven-mäßige. Das Klicken, also wirklich physisch an deiner Maus und das Hauen dann virtuell praktisch transportiert in das Spiel. Ich würde sagen, das ist eine lupenreine Definition von Computerspielen. Das können wir so in die Wikipedia auch nehmen. Du hast ja gesagt, klicken und hauen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, du klickst erst auf die Maus und dann haust du auf die Maus. Mensch, wir müssen das doch aufklären. Wir haben doch hier auch ein bisschen einen Aufbildungsauftrag, auch in der Weihnachtsfolge. Mensch, die Leute sitzen da für den an den Podcast-Empfängern, haben sie schon, was weiß ich, 30, 40 Glühwein da reingedübelt, ja. Und dann hören die hier, der haut seine Maus. Verstehst du? Zu diesem Thema Glühwein, haben Sie da auch schon was getrunken, Herr Liebsch? Nee, ich krieg das auch ohne Glühwein hin. Nur zwei. Ich krieg das auch ohne Glühwein hin, völlig ohne. Ich hole mir gleich hier noch die Löffel Schokolade. Und dazu mache ich mir eine Notiz. Jetzt macht er sich wieder eine Notiz. Ja, gut, okay. Du hast dir vorhin auch schon mal eine Notiz gemacht. Weißt du noch, um was es da ging? Egal, mach weiter. Diablo 2 ist auf jeden Fall einer der Spiele gewesen, mit der ich meine Jugendzeit ein bisschen verbracht habe. LAN-Partys, warst du auf sowas früher, Steffen? Nein. Also es gibt genau eine LAN-Party, an der ich mehr teilgenommen habe, aber das möchte ich jetzt nicht näher ausführen, weil das ist leicht grenzwertig illegal gewesen. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Aber nee, erzähle ich jetzt nicht. Also ich habe mal einmal an der LAN-Party quasi mitgemacht. Ja, Polizei? Ja, ist es wirklich? Ich habe, nein. Nichts wirklich Illegales, aber sagen wir mal grenzwertig. Einfach aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Jedenfalls, Basti, erzähl mal, LAN-Partys hast du gemacht? Gut, also während Steffen nicht von seinen Gruppensex-Orgien erzählen will, erzähle ich von einer richtigen LAN-Party, in der verschwitzte Männer zusammensitzen und sich gegenseitig Pornos miteinander austauschen. Ja. Nein, natürlich nicht. Ja. Ist natürlich alles gesittet. Man spielt Counter-Strike, aber man spielt auch so Sachen wie Diablo. Und Diablo hat sich vor allem deswegen gelohnt, weil es einen tollen Mehrspieler-Modus gibt. Mhm. Ich bin aber mittlerweile der Typ, ich bin eher so der Einzelzocker. Also ich spiele weniger mit anderen Leuten, bis auf ein Spiel, dazu dem ich gleich komme. Ich spiele lieber mit mir allein. Ja, du spielst mit dir allein. Den Satz, ja. Okay. Ich und ja, dann, während er bei LAN-Partys an den Pimmeln fremder Männer rumspielt, spielt er bei ansonsten lieber alleine an sich rum. Ne, was? Glühwein? Ich weiß einfach gar nicht, warum wir diese Folge eigentlich machen. Die ist kaputt von hinten bis vorne. Und zwar im Jahr 2000. Muss es auch mal geben. So besinnlich wie bei uns geht sonst nirgends zu, liebe Hörer. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Verwandtschaftstreffen am ersten Weihnachtstag, wenn die ganze Verwandtschaft immer wild miteinander reinredet. So geht es uns bei uns und auch in der Lautstärke sitzt, dementsprechend. Wenn der Onkel da sitzt, Mensch, hörst du Ausländer, ja, das ist scheiße. Ja, so ähnlich. Nee, bei uns ist es so, eher so, dass Teile der Verwandtschaft anfangen zu erzählen, wer alles tot ist. Das macht erstmal so einen Abhaut zu Anfang. Ja. Tot, der ist tot, danke. Naja. Ja. Und dann erzähle ich von meinen Messdiener-Erfahrungen, dann können wir direkt an nach Hause gehen. Auf jeden Fall. Ja, passt gut. Diablo 2 ist im Jahre 2000 rausgekommen, der erste Teil, und spielt im Endeffekt in der Welt Sanctuario, sag ich das richtig? Und im Endeffekt ist die Story relativ simpel zusammengezählt. Ich erzähle jetzt viel von Spielen, wo die Story eigentlich wirklich, bei Diablo ist sie wirklich richtig zweitrangig, aber die Filmsequenzen dazwischen sind, die waren ihrer Zeit richtig krass voraus, also das konnte Blizzard schon immer. Und im Endeffekt ist nichts anderes als, du bist ein ein Held einer bestimmten Klasse. Du kannst eine Amazone sein, du kannst ein Barbar sein, du kannst ein Zauberer sein. Du gehst raus, triffst auf Barbar, Monster. Die lassen Items fallen. Und diese Items kannst du wiederum anziehen und die verbessern deine Werte. Und das machst du eigentlich die ganze Zeit. Also ist dieses Spiel nichts anderes als Looten und Leveln, ne? Was man halt so kennt. Ist das und das könntest du mir jetzt wirklich sagen. Also ich glaube, für Außenstehende, wenn die Story jetzt nicht so ich muss einfach mal investigativ nachfragen, sonst wird das ist okay, dass du mal zwischendurch investigativ nachfragst. Glühwein-Liebschner hat gefragt. Wie gesagt, bei mir geht es auch ohne Glühwein. Ich kann auch, ohne Glühwein den Land geben. Und da muss ich nur mal nachfragen. Das ist dann langweilig. Naja, gut. Ich glaube auch, dass es hat was Meditatives. Also du gehst immer wieder auf Leute zu, haust sie kaputt, nimmst deren Sachen, gehst wieder zurück ins Lager, baust das auf, gehst zum Schmied, machst sonst irgendwas. Machst du das schon im Schlaf? Also kannst du dabei einschlafen? In meinen Träumen? Ich könnte wahrscheinlich im Schlaf das auch schon machen. Kannst du dabei einschlafen, ist die Frage. Also kann man das benutzen, wenn man Schlafstörungen hat, dass man besser einschläft? Jedenfalls bei Diablo kann man auf jeden Fall wenn man die Story zusammenfassen will, ist, dass Diablo eigentlich ein großer Unterweltgott ist und die Welt ins Chaos stürzen will und man eigentlich der Held ist, der das aufhalten will, und viel mehr braucht man zur Story eigentlich auch gar nicht zu wissen. Mhm. Es macht einfach richtig Spaß, wenn man das einfach nochmal, wenn man es alleine spielt, glaube ich, nur eine Runde. Wenn man es, glaube ich, mit mehreren Leuten spielt, dann kann man das auch nochmal, es ist LAN-Party-tauglich, aber für so Retro. Und warum ich darauf gekommen bin, ist, Blizzard hat angekündigt, dass sie bald Diablo 4 rausbringen wollen. Nachdem Diablo 3 so ein bisschen poppiger, ein bisschen bunter war, wird Diablo 4 jetzt wieder düsterer. Das ist das, was cool war bei Diablo 2. Und das muss man auf jeden Fall sagen, kann ich nur empfehlen für Leute, die mal wieder zurückgehen. Das kann man auch auf alten Rechnern spielen, vor allem auf Rechnern, die nach einer halben Stunde von einer Audioaufnahme einfach mal den Geist aufgeben. Das klappt zum Beispiel noch. Das habe ich länger als eine halbe Stunde gespielt. Das ist übrigens nochmal als kurzer Disclaimer für unsere Zuhörer. Dies ist übrigens der Telekolleg, machen Sie Richelshagen sprachlos. Aber egal, weiter. Und das zweite Spiel, was ich kann da professionell drüber gehen. Ich kann da professionell drüber moderieren. Das habe ich gelernt beim Frank Elstner. Also wenn ich eins gelernt habe, dass ich da professionell drüber moderieren kann. So. Nun gut, auf jeden Fall bei dem zweiten Spiel. Ist es so, dass es um Hearthstone geht. Hearthstone ist ja von Blizzard ein etwas ein neueres Spiel. Also das ist ja vor ein paar Jahren rausgekommen und ist so meine kleine geheime Leidenschaft. Ja. Also das es ist nichts anderes als ein Online-Kartensammelspiel. Steffen, ich erinnere mich daran, dass du, glaube ich, mal ein Spiel gespielt hast, wo man irgendwie, konnte man da Disney-Figuren kaufen in so einem Store? Was war das? Wie hieß das Spiel nochmal? Ja, es gibt verschiedene, aber das, was ich am meisten spiele, ist halt Disney Kingdoms. Disney Magic Kingdom, so rum. Magic Kingdom. Aber das ist nicht mit Online-Karten, sondern das ist wirklich eher so mit Figuren. Es gibt mittlerweile gesagte Top-Trumps. Die Spielekarten, diese praktisch, gibt so eine Spielekartenfirma Top Trumps, sagt ihr das was? Nee, sagt mir nichts. Okay. Also die praktisch so nach dem Prinzip agieren, wie heißt denn das? Wo man sich gegenseitig die höchsten Werte vorlesen muss und dann kriegt man die Karte von einem anderen. Quartett, ganz genau. So, so nach dem Spielprinzip. Und diese Spielefirma hat jetzt auch, also in Kooperation, glaube ich, mit Softwareherstellern halt so ein Online-Sammelkartenspiel gelauncht für iPhone und für alle möglichen Online-Plattformen, also für alle möglichen mobilen Plattformen, sagen wir mal so. Und sowas gibt's. Da kannst du dann halt auch Karten sammeln, ja. Okay. Aber ja, deins scheint ein bisschen was anderes zu sein, ne? Genau, also es ist nicht ganz so das Quartett, sondern ist etwas, was man vielleicht aus Magic noch kennt, falls ihr das was sagt. Magic haben ja früher Leute auch mit richtigen Karten sozusagen gespielt. Das ist wirklich, wenn du zum Beispiel in Pen and Paper Läden oder wenn du in Comic Läden und die haben noch so einen Spielbereich mit reingehst, dann sitzen da gerne mal Jungs, die vorrangig Jungs, die dann halt mit richtigen Papierkarten miteinander das gespielt haben. Ähnlich ist Hearthstone. Also du musst dir vorstellen, du schmeißt im Endeffekt Karten symbolisieren irgendwelche Gegner, die einen angreifen, also den anderen. Und das kannst du halt legen. Jetzt ist es so, das ist das Hauptspiel oder das ist das Originalspiel. Jetzt haben sie sich eine moderne Spielmodi angenommen, der so gerade ein bisschen in Mode ist. Es ist das sogenannte Auto-Chess. Es ist nicht Autofahren und dann Schachspielen, sondern man hat sich einfach die typischen Sachen, die bei solchen MOBAs nennt sich man einfach, also wenn du irgendwie Leute gegeneinander kämpfen hast und Schach zusammengestellt. Jetzt denkst du, was ist das denn für eine Partie zusammen? Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Du hast im Endeffekt, wenn wir jetzt auf Klaus zurückkommen, hattest du ja diese Szene, wo zwei verfeindete Clans sich gegenüberstehen und in der Mitte steht jemand so. Und jetzt ist es bei diesem Auto-Chess so, da stehen sich im Endeffekt auch zwei verfeindete Parteien gegenüber, aber die machen nicht alle kloppen direkt aufeinander drauf, sondern machen nacheinander ihre Züge, wie beim Schach. Das ist das Einzige, was so ein bisschen Schach angelehnt ist. Und du kannst dann halt zum Beispiel sagen, oh, jetzt habe ich hier eine Kreatur, die ist sehr stark, also stelle ich die mehr nach rechts oder nach links und auch die Position und sowas, das ist ja wie beim Schach, ist dann auch wichtig, wo sie steht und kann was bewirken. Und das macht sehr viel Laune, weil es ist einfacher, zu erlernen und jetzt auch, weil es vor kurzem erst raus ist, einfacher mitzumachen als das ursprüngliche Hearthstone. Hearthstone hat immer wieder Erweiterungen erfahren, wo immer wieder neue Karten dazugekommen sind. Aber dieses Hearthstone-Schlachtfeld, das ist auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, wenn man sich sagt, okay, Hearthstone selber, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, letztens in meine Statistik reingeguckt, Steffen, ich habe insgesamt schon einen ganzen Tag mit diesem Spiel verbracht. Und es ist schon lange her, dass ich so lange irgendein Spiel gespielt habe. Okay. Und bei diesem Spiel geht es nichts anderes darum, als Kreaturen auf die richtige Position zu stellen, damit sie sich gegenseitig auf den Kopf hauen können und dass man als Sieger vom Schlachtfeld geht, deswegen Schlachtfeld. Ja. Und finde ich super interessant, kann ich nur empfehlen. Das war der Blizzard-Sponsored-Part von mir. Nein, also das sind so zwei Spiele, die ich jetzt mal zu den Weihnachtstagen auch empfehlen kann. Man kann Diablo auf ganz alten Rechnern, Diablo 2, immer noch spielen. Klappt super. Und Blizzard ist auf dem Handy. Also du hast für alles zwischendurch. Wenn du wenig Zeit hast, kannst du dich da hinsetzen und dich mit den zwei Spielen auf jeden Fall gut beschäftigen. Mhm. Was hast du, also jetzt kommt ja Weihnachten, ja. Dann hat man ja auch zwischendurch mal einfach viel Zeit. Wirst du einfach in Beschlag genommen vor der ganzen Verwandtschaft oder ziehst du dich zurück oder liest eher was oder spielst du mal was? Ich nehme mir tatsächlich auch die Zeit, um mal ein bisschen was zu spielen. Also natürlich, was man natürlich ja, so eventmäßig immer wieder spielt, ist halt eben das schon angesprochene Magical Kingdoms oder Magic Kingdoms, genau. Weil da werden halt immer wieder Events gelauncht und da ist dann natürlich so ein bisschen auch der Ehrgeiz dabei, dann jetzt so viele Figuren wie möglich da zu sammeln oder auch, dann sammelst du ja nicht nur Figuren, sondern auch Fahrgeschäfte und so weiter. Du baust ja dann Disneyland Park auf im Grunde. Dann, also so Spiele, dann was auch immer Beschlag einnimmt, zumindest einmal am Tag ist eben ein Quizduell, dass man dann halt mal wieder die Quizzes durchspielt mit den Leuten. Wo das klassische, ja. Das klassische Quizduell, genau. So, das sind so die Mobile Games. Manchmal so auch zwischendurch mal so einen kleinen Puzzler oder sowas, ja, sowas auch. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt auch eine Switch gekauft und da hocke ich halt. Da würde mich interessieren, wie ist es? Ist es ja, gut? Ja, also ich finde das Konzept, also wie gesagt, ich habe mich dann auch wirklich für die klassische Switch entschieden, nicht für den reinen Handheld, den es jetzt ja noch gibt, sondern wirklich für die Variante, dass du dann auch zu Hause spielen kannst und das macht schon Spaß. Also das Ding einfach, es wird auch wunderschön hochskaliert, also das es ist kein vollwertige PS4 oder kein vollwertige Xbox One, das nicht, aber es ist, man kann es vielleicht am ehesten auf PS3 Level ansiedeln ungefähr. Also es ist schon eine saubere, schöne Grafik, alles in HD und so weiter und so fort. Also es macht schon Spaß und Was spielst du drauf? Bitte? Was spielst du darauf auf der Switch? Ja, vor allem erstmal die ganzen Nintendo-Titel, die mich interessieren. Also Nintendo-Titel sind dann tatsächlich immer noch so ein Kaufargument für mich für so eine Konsole von Nintendo eben auch, logischerweise. Also die ganzen Mario Odyssey zum Beispiel, jetzt das neue Luigi's Mansion, das habe ich mir geholt, den neuesten Teil. Dachte ich mir schon, ja. Den dritten, wobei wir da wieder bei den Geistern wären, ne? Dann, also praktisch Luigi, Marios Bruder als Geisterjäger im Grunde. Aber das wunderschön umgesetzt, sehr, sehr schön und atmosphärisch. Dann, All-Time-Favorite ist bei mir auch immer Mario Kart, logischerweise. Smash Brothers buxiere ich mich immer so ein bisschen rum. Also klingt immer sehr interessant für mich, so ein Brawler-Game mit Mario-Stars. Aber wenn ich es dann doch mal spiele, oder mit Nintendo-Stars allgemein, aber wenn ich es dann doch mal spiele, wird es sehr schnell langweilig irgendwie. Zumindest dieser sehr unübersichtlich auch, ne? Auch dieser Einspielermodus und jetzt hast du ja leider nun bei der Switch eben, musst du für Online-Sachen bezahlen. Also du brauchst einen Online-Pass. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir im Moment noch ein bisschen ausspare. Ganz einfach, weil es auch genug Einzelspielerspiele gibt. So. Dann Mario Maker, den zweiten Teil habe ich mir auch geholt. Den ersten hatte ich damals schon für DS. Dann, aber warum holt man sich denn den zweiten Teil davon? Ist es nicht genauso wie Mario Maker 1? Ja, du hast glaube ich, noch mehr Elemente und du hast auch, glaube ich, eine Zwei-Spieler-Sache drin. Du kannst, glaube ich, auch Luigi irgendwie spielen. Aber ja, auch der Story-Mode ist nochmal ein bisschen aufpoliert. Also steht direkt eine Story dahinter. Also das Schloss ist zerstört und das musst du halt so wieder aufbauen mit dem Story-Mode. Okay, verstehe. Was war es denn noch? Also von den Mario-Spielen dürfte es das, oder von den klassischen Nintendo-Spielen dürfte das jetzt erstmal gewesen sein. Dann habe ich mir, das Bundle, in dem ich mir es geholt habe, da waren diese beiden Disney-Klassiker mit drin, also König der Löwen und Aladdin. Die gab es jetzt in so einer neuen, aufpolierteren Version. Aufpoliert in Anführungszeichen, weil es immer noch so den 16-Bit-Look hat, also das ja. Mhm. Aber eben, ja, mit schnicken Rahmen drumherum und sowas. Gab's ja auch die Disney Afternoon Klassiker gab es ja letztes Jahr, glaube ich, irgendwann mal als Bundle für Steam, also für PC oder sowas in der Art. Da konntest du die dann auch nochmal spielen und so in der Art ist es da jetzt auch. Die waren mit dabei und dann die Lego Marvel Super Heroes 2. Ja. Mhm. Dann habe ich mir noch Ultimate Aliens, gab es früher schon mal Teile bis zur PlayStation 2, glaube ich, also gab es den ersten und den zweiten Teil und dann war eine ganze Weile nichts und die sind jetzt nochmal exklusiv im dritten Teil rausgekommen für die Switch, den habe ich mir geholt. Dann was habe ich denn? Ach so, ein Asterix habe ich mir noch runtergeladen. Also das Schöne ist halt da auch, dass du dann gewisse Sachen runterladen kannst. Also den Mario Odyssey habe ich mir runtergeladen, weil es als... Sehr schön, ja. Weil es als... also bei Amazon gab es das schon gar nicht mehr irgendwie von Amazon selbst und dann nur über Dritthändler und das dann zu unverschämten Preisen. Mhm. Und ich hätte es mir, glaube ich, auch bei Saturn noch relativ günstig oder sowas holen können. Aber... Nintendo selbst hatte gerade irgendwie ein Angebot drin, 30%, und da habe ich es mir halt runtergeladen. Also von daher, habe ich das dann. Ich hatte mir zu Mario Odyssey auch mir das ganze Let's Play nochmal angeguckt, weil ich ja selber keine Switch habe. Aber ich habe gerade so eine Rechnung durchgeführt im Kopf, Steffen. Alle die Geschenke, die ich von dir jetzt nicht bekommen habe, wenn ich dir jetzt zusammen summiere, wäre ich dann schon bei einer Switch. Ja, egal, das besprechen wir im nächsten Jahr, wenn du mir wieder nichts schenkst. Nächstes Jahr schenke ich dir dann eine Switch. Nein, also was ich damit sagen will, ist, Scherz beiseite, ich will auch gerne eine Switch haben. Mhm. Also ich bin da total in die Richtung. Ist natürlich geldlich gerade im Moment einfach nicht drin. Wäre natürlich trotzdem das Günstigste. Bei mir wäre es so, die Spiele Mario Odyssey, wäre ich dabei, weil ich mochte Super Mario Galaxy, mochte ich sehr gerne. Den zweiten Teil habe ich gespielt auf der Wii. Ich würde mir wahrscheinlich einen Zelda-Teil auf jeden Fall, Breath of the Wild, mal einfach anschauen. Ist natürlich dann jetzt schon was advanced. Und ich bin eigentlich auch der klassische PlayStation-Zocker, aber ich sag mir selber, irgendwann werde ich hier Zielpublikum haben, was wahrscheinlich auch mit einer Nintendo-Konsole mehr anfangen kann. Und ich vor allem sie mitzunehmen, das ist für mich der größte Vorteil. Sonst spielt man ja so Sachen nur auf dem Handy. Und ich glaube, die Switch damit zu nehmen, ist doch wahrscheinlich auch vom Feeling her, ne? Größerer Bildschirm ist schon gut, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, du hast ja auch, das lässt sich halt auch, die ganze Dockingstation lässt sich auch relativ einfach transportieren. Also, das heißt, selbst wenn du irgendwo hinfährst und hast da einen HD-fähigen Fernseher, ist das eigentlich, und das hast du ja heutzutage, also einfach einen HDMI-Anschluss und, oder auch einen Computermonitor im Grunde mit HDMI-Anschluss. Zack, ran und dann kannst du sofort auf einem größeren Monitor spielen und das macht dann schon Spaß. Also auch die mobile Variante macht Spaß, aber ich hätte mir jetzt nicht nur die reine mobile Variante geholt, die es da gibt, diese Handheld-Variante, die jetzt neu rausgekommen ist, weil das ist ja nicht der Unique Selling Point von der Switch. Das ist eben ja der, dass du eben auch an großen, das möchte ich auch nicht missen, also das ist dann schon cool. Ist auch, also merkst du auch tatsächlich Unterschiede zwischen der Portable-Variante. Von der Qualität her auch, ne? Genau, von zwischen der Portable-Variante ist alles so ein bisschen einfacher gerechnet, logischerweise, weil es ein kleinerer Bildschirm ist. Und auf dem großen siehst du es dann halt alles noch schön gestochen, scharf in HD und so weiter und so fort. Also das ist, ja, okay, macht schon Spaß. Ja. Okay, also ihr hört, es gibt genug Möglichkeiten, sich spielerisch durchs Weihnachten durchzuquälen. Mhm. Genau, das zu dem. Hast du noch was, Steffen? Haben wir noch Themen? Oder was weiß ich nicht. Du? Hast du noch was auf der Pfanne? Ich hab bestimmt noch was auf der Pfanne, aber ja, was haben wir denn noch so an Sachen hier draufstehen? Ich überlege gerade, ob ich noch eins von den älteren Themen nochmal ansprechen sollte, die wir noch so auf der Liste haben. Ja, so eine Weihnachtsepisode so ganz ohne Disney geht ja eigentlich auch nicht, ne? Na klar, muss doch her. Haben wir ja fast gehabt. Also ich möchte ganz kurz nochmal auf einen Überraschungsfilm eingehen dieses Jahr. Und zwar ist das Dumbo, die Realverfilmung von Dumbo. Relativ früh in diesem Jahr schon erschienen, glaube ich. Aber ich hatte da auch so null Erwartungen dran, obwohl es von Tim Burton ist. Tim Burton hat ja sowieso immer bei mir einen großen Stellenwert, weil der hat halt wunderschöne Filme fabriziert, wie die beiden Batman-Filme. Batman Before Christmas. Batman-Filme habe ich ihn halt vor allem kennengelernt dadurch. Batman's Rückkehr. Dann Edward mit den Scherenhänden, ein epischer Klassiker natürlich. Dann, was hast du gerade gesagt? Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas natürlich, wenn wir so ein bisschen in die Disney-Richtung gehen. Auch der eigens produzierte Stop-Motion-Film, was war denn das? Frankenweenie, glaube ich, ne? Mm. Und Corpse Bride gab es ja dann auch noch. Gell? Das war auch ein Stop-Motion-Film. Was haben wir noch? Also so gerade Stop-Motion-mäßig hat er da einiges. Also da hat er wirklich drei wunderbare Filme rausgebracht. Dann aber auch die ganzen Realfilme mit ihm. Die haben halt immer wieder so diesen leicht düsteren Touch, aber das so abgemischt mit auch einer ziemlich bunten und abgedrehten Welt. Also oftmals ist es so, ne? So Beetlejuice ja auch. Also auch ein Klassiker. Und ja, und dieses Jahr hat er sich jetzt erstmals seit langer Zeit wieder, er hatte ja damals die erste Realumsetzung von Alice, hatte er ja verantwortet für Disney. Und jetzt nach ein paar Jahren hat er wieder mal was für Disney gemacht, und zwar seine Umsetzung von Dumbo. Und Dumbo ist halt so ein klassischer Film, den man, wir hatten es ja vorhin gerade damit, dass man vor historischem Hintergrund in der jeweiligen Zeit alles so ein bisschen anders gesehen hat. Und Dumbo ist halt auch so ein Beispiel dafür. Das ist halt so einiges, wenn man den sich heute nochmal anguckt, der da, den man sich dann ein bisschen mit gemischten Gefühlen anguckt. Wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Okay. Da würde ich jetzt fast mal das Experiment wagen mit dir und sagen, guck ihn dir mal an. Bis wir nächstes Jahr die nächste Episode aufnehmen. Und versuch mal den relativ zeitnah zu gucken, wenn das geht. Der ist ja auch nicht wahnsinnig lang. Also den Realfilm? Nee, den Zeichentrickfilm, meine ich jetzt. Den Zeichentrickfilm, okay. Und versuch mal zu ergründen, warum der aus heutiger Sicht problematisch sein könnte. So, und auf diese ganzen... Okay, ich mache mir eine Notiz. Ja, mach dir mal eine Notiz. Ich merke, es wird wieder nichts werden, aber egal. Nein, okay, Dumbo soll ich mir angucken, die alte Variante. Ich glaube, meine Frau guckt den auch ganz gerne. Du sollst dir auch die neue Variante gerne angucken. Beides. Aber guck dir einfach mal die alte Variante an, unter dem Aspekt, warum der aus heutiger Sicht problematisch sein könnte eventuell. Okay. Und dann... Hausaufgabe. Guck dir mal die neue Variante an. Und bei der neuen Variante ist es halt so, dass im Grunde die Handlung vom Ursprungs-Dumbo relativ schnell erzählt ist, in der ersten halben Stunde ungefähr. Und alles, was darüber hinausgeht, ist im Grunde eine Weitererzählung des ganzen Themas. Okay. Ja. Und das hat Burton meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Auch mit so kleinen Seitenhieben auf seinen Arbeitgeber in dem Fall, nämlich auf Disney. Wie gesagt, guck dir mal den Film an, dann wirst du merken, warum. Weil das ist schon mit einem Zaunfall gewunken. Aber es wundert mich, fast ein bisschen, dass Disney das so zugelassen hat. Wobei ich sagen muss, dass Disney auch in den letzten Jahren, also der Konzern Disney in den letzten Jahren auch immer mehr selbstironischer geworden ist. Also das sieht man ja zum Beispiel schon an der neuen Mickey Mouse Serie zum Beispiel, die da wirklich in eine komplett andere Richtung geht als das Image, was Mickey Mouse eigentlich immer verkörpert hatte. Und deswegen, also so eine gewisse Selbstironie findet man mittlerweile auch bei Disney und das transportiert der Film Dumbo eigentlich ganz gut. Also von daher. Worum geht's eigentlich in Dumbo? Ich habe keine Ahnung von Dumbo. Naja, von einem fliegenden Elefanten. Genau, der Grundplot ist ja der fliegende Elefant und der ist auch der Star in dem neuen Film. Der neue Film macht halt noch ein bisschen mehr draus. Also das heißt, da gibt es dann nochmal einen weiteren Plot mit einem Vergnügungsparkbesitzer. Jetzt kommen wir schon zu dem Thema, der praktisch Dumbo dann für seine Zwecke missbraucht. Ja. Und also ihn praktisch zur Attraktion macht und in seinen Park. Und was mich so ein bisschen als auch eigentlich Fan, wenn man es so sehen möchte, trotz dass man den heute nicht mehr ganz unproblematisch sehen kann. Trotz dieser Tatsache bin ich immer ein Fan von dem alten Film auch gewesen und auch dem Sidekick von Dumbo, was ja eigentlich nicht der Sidekick ist, sondern schon fast so die Bezugsperson eben Timothy Mouse. Und Timothy Mouse hat zwar auch im Dumbo, in der Dumbo-Variante seinen Auftritt, allerdings schwer verändert und noch mehr vermenschlicht. Also man sieht zwar Mäuse, mehrere sogar, also drei Stück glaube ich sind es, die sind wir aber immer nur ganz kurz. Einer hat dann auch mal so eine Art Dompteurs bzw. Pagen, nee, Dompteurs-Uniform ist es schon, ne? An, wie halt Timothy Mouse, aber er hat hier nicht diesen intelligenten Part, den er halt im Ursprung hatte, sondern hier sind die Tiere halt auch wirklich Tiere, also da ist dann nichts reininterpretiert von wegen Vermenschlichung und sowas. Also ist Dumbo auch ein richtiger Elefant? Ja, ist ja am Ursprung auch. Also, ja, ist er. Ich kenne den Film nicht, deswegen frage ich gerade. Also ich habe jetzt gerade gedacht, ja. Der Dumbo in dem alten Film wäre sehr viel menschlicher. Also dass der, können die sprechen, doof gesagt? Feibel sage ich jetzt schon, um Gottes Willen. Timothy Mouse kann sprechen und auch die Krähen können sprechen und so weiter und so fort. Also die ganzen Tiere an für sich schon, auch die Elefantendame. Also davon ist Tim Burton jetzt komplett weggegangen. Das heißt, die Tiere sind auch Tiere, also die sprechen nicht. Diese Funktion, die Timothy Mouse in dem Ursprungsfilm hatte, wird halt jetzt hier von menschlichen Charakteren übernommen. Und das wird halt aufgeteilt auf mehrere Charaktere. Und du magst dich in Sinn. Wir hatten so diese Thematik schon mal, als es um das Musical ging, die Musical-Umsetzung von Aladdin. Da hat man den Apu ja zum Beispiel auch auf drei menschliche Charaktere umgeschrieben. Und so ähnlich funktioniert das hier auch. Funktioniert das gut? Mehr oder weniger. Das wollte ich gerade sagen. Also das funktioniert. Gute Nachfrage, weil das funktioniert an gewissen Stellen ganz gut, an anderen Stellen nervt es so ein bisschen, weil die Charaktere, die das übernehmen, zum Teil auch Kinder sind, also es sind zwei Kinder dabei und die wirken etwas altklug für ihr Alter. Also das heißt so dieses, du weißt so, nerviges, altkluges Balk. Und das hat man genauso da rein interpretiert leider und das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Dafür funktionieren andere neue Charaktere wiederum besser. Guckt euch den Film auf jeden Fall mal an, weil Tim Burton quasi mit Michael Keaton und Danny DeVito zusammen in einem Film mal wieder zwei Charaktere drin hat, die auch schon mal zusammen gespielt haben, nämlich in Batmans Rückkehr und damit auch so ein bisschen ein paar Stars seiner alten Riege dabei hat, aber auch ein paar Stars seiner neuen. Die neue Muse ist ja jetzt Eva Green zum Beispiel. Die taucht auch drin auf. Also würdest du den neuen Film eher Kindern heutzutage empfehlen oder alten? Nein, also aus der einfachen Sicht, dass er dann doch so ein paar Sachen drin hat, wo ich sagen muss, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu gruselig wird. Also es gibt halt auch in diesem Themenpark so einen Gruselbereich, und da spielt man dann auch schon so ein bisschen mit den Erwartungen. Also ich würde sagen, Kinder geeignet, also ohne die Zuordnung jetzt, naja, es ist halt schwierig. Also auch den alten Film würde ich jetzt, wie gesagt, auch unter dem Gesichtspunkt, dass da einiges ein bisschen aus der damaligen Zeit wahrscheinlich normal, aber aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz vertretbar dargestellt ist, würde ich auch den nicht mehr jetzt so einfach den Kindern zeigen. Einfach dann, weil da eventuell, ohne dass ich da jetzt zu viel voraussetzen würde, aber ohne dass, also da könnte ein bisschen was Falsches oder aus heutiger Sicht nicht mehr Korrektes reininterpretiert werden können, sagen wir mal so. Mhm. Okay. Deswegen wäre ich da vorsichtig, aber ja, vielleicht bin ich da einfach zu sensibel gerade, was das angeht, aber wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, dass es um das typische Zirkusthema geht und das ist schon schwierig, das kann ich nachvollziehen. Okay, also meine ich jetzt noch nicht mal so auf das Zirkusthema bezogen, sondern wie gesagt, guck dir es mal an und dann können wir da nochmal drüber sprechen, ob du das auch so siehst oder ob ich das vielleicht ein bisschen zu problematisch sehe. Okay. Kann ja auch sein. Okay. Hat mich Dumbo gucken, also dieser alte Film auch, hat mich irgendwie nie so gereizt, weil ich die Figur Dumbo schon immer gedacht habe, ist das so ein tapsiger Elefant, der so ein bisschen, ja, lieb geht. Aber ich, wie gesagt, ich werde es mir antun. Ich habe auch deine Klaus-Empfehlung mir sofort angeguckt, aber das hat mich dann auch sofort angesprochen in die Richtung. Ich schau mal. Ich gebe dir dann Bescheid, wie ich es fand. Mhm. Sehr schön. Interessant auf jeden Fall. Ja. Aber das heißt, würdest du sagen, dass jetzt die jetzigen Realverfilmungen, die bis jetzt alle gekommen sind, immer gelungen waren von allen, die so Nein. Also das auf keinen Fall. Ich muss sagen, also haben wir überhaupt schon drüber gesprochen. Also es gab ja dieses Jahr nun wahnsinnig viele neue Verfilmungen von den gleichen Stoffen. Also König der Löwen, ne? Hat mit Dumbo angefangen und es war, hat mit König der Löwen, mehr oder weniger hat das mit König der Löwen aufgehört oder was? Ne, Malefiz 2 gab es ja auch noch. Also, ja, stimmt, ja. Aber das ist ja, auch da ist es ja eher eine Weitererzählung. Also die gehen ja jetzt verschieden ran tatsächlich. Das kann man wirklich sehen. Also bei Dumbo war es jetzt wirklich so, wir nehmen den klassischen Stoff. Der ist aber nur noch Randthema mehr oder weniger und wir bauen das ganze Thema nochmal ein bisschen aus. So, also da hat man zum Teil was Neues draus gemacht. Hat man neue Aspekte hinzugefügt und so weiter und so fort. Bei Aladdin war es quasi fast eine 1:1 Umsetzung, hat natürlich ein paar neue Aspekte mit reingebracht. Jasmin noch ein bisschen als Prinzessin noch ein bisschen stärker dastehen lassen und ein bisschen selbstbewusster. Nicht zuletzt mit einem neuen Song, den sie dann natürlich reingebracht haben. Muss ich aber sagen, dafür, dass es wirklich nahezu eine 1:1 Umsetzung war, war der sehr gut gelungen. Mehr gefreut im Vorfeld hatte ich mich natürlich auf König der Löwen, aber auch da hatte ich meine größten Bedenken. Verständlich, weil es ein Herzthema ist, A. Und B. hat das Ganze ein gewisser Jean Favreau verantwortet, den wir beide ja kennen von den Iron Man Filmen, zum Beispiel als Happy, und er hatte bei Iron Man auch damals, glaube ich, bei den ersten oder zweiten hat er Regie geführt, bei einem von beiden, oder bei beiden sogar, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, also altbekannter, aber in Bezug auf Disney muss ich sagen, hatte mich bei Dschungelbuch zum Beispiel damals schon nicht so wirklich überzeugt. Also das war ja im Grunde dieselbe Herangehensweise wie jetzt bei König der Löwen. Also wir nehmen die ganzen Tiere, die trimmen wir jetzt auf realistisch. Und und was ich damals kritisiert habe, muss ich halt jetzt hier bei König der Löwen auch wieder kritisieren. Also der ganze Geist ist weg. Also das heißt, das, was die Zeichentrickfiguren im Grunde transportiert haben, das funktioniert so in dieser Darstellung nicht mehr. Ich habe gerade ein Déjà-vu, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber... Ja, aber ich meine nicht über König der Löwen, dass der ist ja neu. Wir haben da auch schon in der Art über Dschungelbuch, wir haben nämlich bei der König, wie heißt es, The Beast, Die Schöne und das war auch eine Real, weil das war eine der wenigen Realverfilmungen, die ich gesehen habe. Ja. Ich kannte das Original nur am Rande. Das kennt meine Frau hat den Film halt irgendwie. Ja. Und da fand ich die Realverfilmung, aber ich kannte halt auch das Original nicht, fand ich sehr gut. Ja. Fand ich passend. War einfach sehr nett. Da hat auch super funktioniert. Also da waren es ja auch sehr nah am Original und trotzdem hat es nochmal ein paar eigene Aspekte mit reingebracht und trotz allem war es auch eine super Umsetzung von dem ganzen Thema nochmal. Mhm. Und deswegen hat mich jetzt gerade nur König der Löwen interessiert, aber das können wir ja kurz machen. Also ich werde mir wahrscheinlich wirklich nicht anschauen, wenn du sagst, wir beide haben, ist ja unser Lieblings-Disney. Ich würde es unter dem Aspekt, würde ich es auch da fast gut finden, dass du dir nochmal anguckst, einfach damit wir das mal abgleichen können, ob wir das ähnlich sehen. Den alten oder den neuen? Ja, im Zweifel immer beide. Aber den neuen mit Hinblick auf den alten. Also ja, also das ich will mir eigentlich, mache ich damit nicht meinen alten Filmerlebnis kaputt? Nee. Okay. Das ist immer so ein Argument, was sehr oft herangeführt wird. Aber das macht man ja nicht. Man macht ja da. Nee, ich weiß, aber da habe ich Angst bei dem Film sogar. Ja. Nee, hat bei mir trotzdem den alten Film nicht kaputt gemacht. Eben genau deswegen, weil der Geist vom alten Film im neuen fehlt. Also das heißt, wenn ich das haben will, dann gucke ich mir halt meinen alten Film an. Ja? Und dann habe ich das ja wieder. Also das ist ja. Oder König der Löwen 3. Da guckst du den Film auch nochmal an, nur König mit Audiokommentar von Timo Bomber. Ja, der ist auch sehr gut. Also König der Löwen 3, den fand ich auch immer, was ja eine schreckliche Übersetzung ist, weil das eigentlich Lion King 1.5 ist im Original. Also 1.5. Weil es eben das Ganze aus der Sicht von Timon und Pumba darstellt. Ja, die Deutschen verstehen das mit diesem Bruchrechner ja, halt noch nicht. Ja. Ich König der Löwen 2 fand ich dann wiederum wieder so. Eins und zwei muss 3 sein. Ja? Also so ungefähr. Ja, ungefähr das, ja. Ja. Nee, also den empfehle ich auch immer wieder, weil das halt den finde ich auch gut. An den zweiten, an die direkte Fortsetzung habe ich so kaum eine Erinnerung. Und an den hier, König der Löwen 3, habe ich wieder wahnsinnig gute Erinnerungen dran. Also, die Anfangsszenen und sowas, wo die einfach Timon einfach mehr zeigen, ist doch nett gemacht. Ja, weil auch die ganze Schoße von hinten aufrollt quasi, also von der Sicht von Timon und Pumba. Und du eigentlich als Zuschauer mitbekommst, dass Timon und Pumba die ganze Zeit irgendwie dabei waren, aber nicht so richtig, also es haben sich immer wieder gekreuzt, die Wege, mehr oder weniger. Du erfährst dann auch, aus komödiantischer Sicht muss man das natürlich betrachten. Ja, natürlich. Und auch nicht Kanon wirklich, weil das, wenn man das als Kanon betrachten würde, dann wirklich den ersten Film kaputt machen würde. Aber aus komödiantischer Sicht betrachtet und als Paralleldimension quasi aufgezogen, kann man das so sehen, dass König der Löwen 1 unter der Sichtweise ganz vieles anders gekommen ist, so wie es gekommen ist, weil eben Timon und Pumba dann irgendwie im Hintergrund irgendwas gemacht haben, was dann was ausgelöst hat, was im König der Löwen 1 so anders wirkte, als es dann da wirkt, weil es dann eine andere Pointe hat. Also, verstehst du, was ich meine? Es hat dann aber ich habe ja nicht total verstanden, aber für mich war das dann halt auch, für mich war das einfach nur eine witzige Herangehensweise, um es anders zu zeigen. Das hat für mich niemals den Film kaputt gemacht. Und du erinnerst dich zum Beispiel an, um jetzt nochmal ganz kurz auf den Vergleich, das ist so meine Lieblingsszene, an der ich das festmache, an den Vergleich von der Realverfilmung zum Originalfilm. Zum Beispiel die Szene, in der Scar den Hyänen so seinen Plan erklärt und sie so mobilisiert mit diesem Lied. Ne? Dem Song, Lied, das ist sehr gut, Genau, das kommt halt auch vor in dem Film. Allerdings fehlt komplett dieses Farbspiel. Man hat da dieses Farbspiel mit dem Feuer und mit diesen giftigen Quellen, giftig wirkenden Quellen und den Schatten, und das hast du alles nicht. Er schleicht dann da halt so, mehr oder weniger unbeteiligt, schleicht da halt so einen grauen Felsen hoch und die Hyänen stehen da drumherum. So diesen Bombast von der alten Variante des Lieds hat es in dem Film gar nicht. Doof gefragt wird, aber gesungen wird, ne? Gesungen werden die Lieder alle, aber sie kommen halt nicht so rüber. Also sie kommen halt haben auch überhaupt nicht die Dramaturgie, die in dem Originalfilm hatten. Ne? Ja, das ist dann zu realistisch. Also wenn Computeranimationen zu realistisch sind, dann ist es zu nah an dir dran und dann hast du dieses, das ist ja Uncanny Valley bei Menschen, ne? Ähnlich ist, dann fühlst du es eher befremdlich. Und ich glaube auch, wenn ich mir vorstelle, dass das, was in König der Löwen in der Zeichentrick-Variante als Doku da gezeigt wird, dann ist das nicht mehr so schön, dann ist das eher ziemlich scheiße und ziemlich brutal. Genau, verstehe ich alles und ich verstehe auch, dass man dann eben nicht über den Punkt rausgegangen ist, das so real wie möglich darzustellen. Allerdings muss ich dann wirklich an der Stelle dann hinterfragen, warum macht man es dann überhaupt? Warum, ja? Natürlich, also, ne? Natürlich. Das ist dann halt. Aber um die Kuh zu melken, nein, das ist jetzt böse Absicht, ja, dahinter zu stellen. Aber, kann ja funktionieren. Ich meine, sieh dir ja, wie schön das Biest an. Gut, das ist von meiner Warte aus ein bisschen blöd, weil ich das Original nicht so gut kenne. Aber da hat es funktioniert, weil man sich auch, finde ich, gute Gedanken gemacht hat, wie man den Spirit rüberbringt und die Charaktere rüberbringen kann. Ja. Weiß ich bei all den anderen nicht. Bei Spirit hat es auch nicht funktioniert von Frank Miller, ja. Nee, aber egal. Was? Bei Spirit, Frank? Achso, habe ich nicht verstanden. Okay. Nee, ist egal. Hörst du mich später nochmal an. Ist ja ein Podcast, kannst du immer wieder anhören. So, danke. du merkst, auch ich gehe nicht unkritisch mit Disney um, aber das ist ja ganz logisch. Also Disney ist halt eine Leidenschaft von mir, das weißt du ja. Aber da muss man auch Sachen nicht gut finden können, weil das du weißt doch, ich bin ja hier der Advocatus Diaboli. Einer muss ja auch mal den Gegensprecher zu Disney machen, sonst wären wir ein Disney-Podcast. Ich sag ja selber, dass ich das in dem Fall sogar mache, weil den Gegenpart mal einnehmen, weil man hier auch Sachen kritisch sehen muss, ganz einfach, weil ein so viel liegt an dem Ganzen. Ja, also wenn ich Disney-Fan bin, dann will ich auch, dass Disney eben die Qualität liefert, die ich von Disney gewohnt bin. Und wenn dann hast du natürlich als Fan, Entschuldigung, ja. Wenn das dann halt mal nicht der Fall ist, dann muss ich das halt auch kritisch mal hinterfragen dürfen können. Ja. Da hast du natürlich als Fan ja auch die größere Fallhöhe. Genau. Du investierst dich ja viel mehr als ich jetzt. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, es gibt viele Disney-Sachen, dazu gehört für mich König der Löwen oder aber auch neuere Sachen. Und im Endeffekt gehört Pixar jetzt auch zu Disney. Wobei ich immer noch sagen muss, der Basti lebt noch im letzten Jahrhundert. Also mittlerweile gehört nicht nur Pixar dazu, sondern auch noch Star Wars und Marvel. Ach so, nee, das weiß ich. Ich wollte jetzt nur auf eins hinausgehen. Ja, ja. Alles gut. Und das ist ja im Endeffekt so, wenn Disney den Studios ihre Handschrift auch überlässt, ohne zu viel Vorschriften zu machen, dass es dann halt eingenordet wird, dass alles gleich wird, dann finde ich das auch okay. Aber wenn jetzt alles aufgekauft wird und wir haben nachher nur noch ich sage jetzt mal ganz provokativ, eine Mainstream-Suppe, alle haben ja dann immer Angst vor der bösen Maus mit den Geldscheinen. Ja, ja. Das glaube ich nicht. Ne? Ja. Aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, ich habe ja nicht umsonst die Notiz aufgeschrieben, dass Die geht mir übrigens auch auf den Zeiger, diese Spacken. Weißt du, die dann einfach davon ausgehen, ja, nur weil es jetzt alles von Disney geschluckt ist, wird es halt alles Einheitsbrei. Natürlich besteht die Gefahr, da gebe ich dir auch recht, ja, und das würde ich dann genauso kritisch sehen, ebenso, aber einfach so prinzipiell davon, also die Leute gibt's ja, da würde ich dich jetzt nicht dazu zählen, aber die Leute gibt's ja, die dann einfach sagen, es ist alles Disney, jetzt ist alles weichgespielt, ne, ist es halt nicht, also es ist halt, du hast halt Marvel, hast du trotzdem noch eine fulminante Schlacht und da ist es sogar so, dass erst die große Geldspritze das zu dem gemacht hat, was es dann am Ende war. Letztlich, ja, eben dieser Erfolg. Man kann das alles kritisch sehen, das ist immer, wenn es Monopolisten gibt, dann wird die Vielfalt halt eingeschränkt. Ja. Das ist für mich im künstlerischen Bereich halt dann nochmal so ein bisschen schwieriger, aber ich glaube auch trotzdem, selbst wenn Disney ziemlich viele Sachen schluckt, dass es immer noch eine, ich nenne sie jetzt mal Underground-Szene gibt oder eine andere Studios oder sonst irgendetwas, die etwas hervorbringen können. Und ich meine, selbst dass wir jetzt über Klaus gesprochen haben, ist ja jemand, der bei Disney zwar gearbeitet hat, also du weißt ja besser Bescheid als ich, oder mit denen in Verbindung steht, aber er hat halt seine eigenständige Sache, als Plattform genutzt wird. Eigenes rausgemacht jetzt, ja. Genau, für andere Sachen, die er selber so macht, dann finde ich das okay. Also ich gehe nicht davon aus, dass es direkt so, es wäre halt schade. Also natürlich, die Gefahr kann irgendwo immer bestehen, aber ich glaube es jetzt noch nicht so dran. Ich fände es nur auch schade, wenn, also was wir jetzt gerade haben, zum Beispiel auf dem Streaming-Markt, ist eine große, wie soll ich sagen, Diversität. Das heißt also, so viele verschiedene Anbieter gibt es. Ne? Mhm. Ich müsste Netflix, Prime, Hulu, Datsun, was es hier in Deutschland noch so all von Scheiß gibt, um alles vollständig mitzunehmen. Sky habe ich ganz vergessen. Ne? Müsste ich mir alle irgendwie mitbringen. Und das kann es ja auch nicht sein. Also wenn ich mir dann zusammengucke, was auf der Rechnung drauf kriege, wenn ich mir all das abonnieren würde, es ist schon natürlich ein krasser Gegenspieler, wenn einer, der richtig viele Inhalte hat, wie Disney sagt, wir kommen jetzt mit unserem einen Dienst, entziehen all den anderen Leuten das, gibt aber auch die Möglichkeit, den anderen, jetzt nehme ich zum Beispiel beispielsweise Netflix, Sachen ins Programm zu nehmen, die vom Inhalt her überzeugen und die nicht einfach, ne, Disney hat jetzt alles, sondern da muss man sie halt auch ein bisschen mehr anstrengen. So ist das dann halt auch. Ne? Ja, ja, klar. Ich meine, nimm dir zum Beispiel Google, ne? Google kann man halten, was man will. Große Datenkrake, okay, alles gut, ne? Aber bis Google gekommen ist und es am allereinfachsten gemacht hat, nämlich einen Suchschlitz zu erfinden, wo du Wörter eintippst und die dir einigermaßen die richtige Antwort geben, haben wir alle in Online-Katalogen rumgesucht und in Sephoren einen abgewienert per Tastendruck. Es ist halt einfach nur mal so. Und dass Disney einfach es gut macht mit seinen Produktionen und sowas, das kann man ja nicht verhehlen. Auch die bauen Scheiße, aber die haben das auch irgendwo in ihrer eigenen haben das auch irgendwo perfekt gemacht in vielen Bereichen. Ne? Ja, klar. Da kann man, das ist die andere Seite. Ja. Natürlich machen die das gut. Ne? Also ich bin da gar nicht so kritisch davor. Ich freue mich immer darüber, wenn es künstlerisch nicht, also ich glaube nicht, dass 100% alles Disney gehen würde. Könnte vielleicht naiv sein, weiß ich nicht, aber wäre auch schade. Also ich finde, es muss immer noch was anderes geben. Ne? Um das, was du gerade gesagt hast, nochmal kurz zusammenzufassen. Und also deswegen mag ich auch Klaus so sehr, weil es zeigt Disney gegenüber, Achtung, es gibt noch Wettbewerb. Ja, ihr müsst euch anstrengen. Und das hilft mir wiederum bei meiner Leidenschaft für Disney, weil ich dann sage, weil ich dann die Erwartung haben kann oder mich vielleicht darauf freuen kann, dass Disney sich jetzt gepiesackt fühlt eben durch diesen Konkurrenten und sagt, okay, wir machen jetzt auch wieder mal was richtig Geiles. Ja. Also, ich glaube, dass auch so ein bisschen die Schwierigkeit immer dazu ist, wenn Disney sich etwas holt, dann ist es ja einfach nur, ich gebe Geld aus, um es mir reinzuholen. Mhm. Aber dass Disney halt auch auf etwas fußt, was ja auch selbst mal produziert worden ist. Also davon, wie reden wir ja die ganze Zeit? Ja. König der Löwen, all die ganzen Trickfilme, das hat sich ja alles nach und nach aufgebaut. Ja. Und wenn die halt so erfolgreich sind und dementsprechend Sachen zu sich holen können, die in deren Portfolio passt oder die sie mit reinnehmen können, dann ist das halt deren Strategie. Da muss man das einfach respektieren. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich in Amerika, so wie ich das immer so ein bisschen raushöre, den Leuten auch eher so Respekt gezollt wird, zu sagen, wow, krass, wie das so von klein her geschafft hat. Es ist halt so ein bisschen deutsches Denken zu sagen, der halt so viel geschafft hat, das ist ja kritisch, ne? Ist argwöhnisch. Wenn der neidisch betrachtet auch, ja. Also es ist halt neidisch, das ist das richtige Wort. Ja. Aber also klar, in Amerika ist es halt, wie du schon sagst, da ist es halt so, vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Das ist ja nicht umsonst der Leitspruch. Und so kann man das ja bei ganz vielen Sachen, die eben jetzt erfolgreich sind, beobachten. Da ist es ja immer so ein bisschen die Maxime dahinter. So war es ja bei Disney eben auch. Aber auch als Fan muss und kann, also kann und muss vor allem, muss man. Da bin ich mir auch mit anderen Disney-Fans, sag ich jetzt mal, mit die ich so in meine Filterbubble jetzt habe, mittlerweile dadurch, sehr einig, dass man das auch vieles sehr kritisch betrachten muss, sogar, weil sonst ist ja dann, wenn man jetzt zu allem Ja und Amen sagt, ist ja dann die Leidenschaft auch letztlich irgendwo, geht er dann auch kaputt dafür. Also ihr habt ja als Fans ja auch eine richtig, ihr seid im Endeffekt das Stammpublikum, ihr habt eigentlich auch eine riesig große Macht, wenn ihr halt, wenn sie nur noch Scheiße bauen würden, dann wärt ihr sozusagen, dass ich jetzt gerade so ein bisschen ihr-mäßig mache, es ist aber im Endeffekt jeder, der sozusagen Disney-Enthusiast ist, dass deren Aufgabe es sein soll, dann auch zu sagen, Disney, das ist Scheiße, weil natürlich auch der Anspruch für euch an Disney auch ein sehr viel höherer ist, ne, als wie ich, der sagt, oh, ein schöner Kinderfilm, ich gehe jetzt mit meinem Sohn da rein zum Beispiel, ist jetzt einfach dahin gesprochen, ne, also das ist, finde ich auch cool, ich finde gut, dass es so Menschen gibt, weil die können nochmal sagen, hey, das geht in die richtige oder falsche Richtung. Das ist viel wert, wenn man sich so ein Stammpublikum aufbaut. Ne? Ja, klar. Ist so. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Na gut. Das Wort zum Sonntag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schön. Haben wir noch Themen oder auch haben wir jetzt schon lang genug gemacht? Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du Bett? Hast du die nötige Bettschwere erreicht? Ja, ich glaube, wir können auch nach. Das bedeutet ja auch viel Schnittarbeit, habe ich das Gefühl, diesmal in dieser Folge. Ja. deswegen machen wir es jetzt nicht mehr allzu lang. Ich würde sagen, kommen wir doch zu unserem Podcast-Empfehlung. Ich habe nämlich diesmal eine Episode, nicht mal mehr einen Podcast, den ich empfehlen würde. Ja. Das kommt mit eins. Aber fang du ruhig gerne an, wenn du eins hast. Nee, wenn du Zeit brauchst, um einen rauszusuchen, mache ich das zuerst. Genau, ich bräuchte nochmal Zeit, um was rauszusuchen. Kein Problem. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unseren. Kommt aber überraschend, weißt du? Das ist, ich bin da überhaupt nicht mehr drauf eingestellt. Ja, kein Problem. Ja. Ich fange mal an. Und zwar löse ich jetzt auch direkt mit diesem Podcast ein Geheimnis auf, was ich die ganze Zeit mit draufgebracht habe: das Thema Sonnenbrille. Ah ja. Wir hatten es jetzt öfters mal in der Folge. Und zwar hatte ich auch schon auf Instagram zwischendurch mit einem Bild gefragt, warum ich denn seit 2 Tagen mit einer Sonnenbrille rumlaufe. Die einfachste Antwort ist drauf, Schuld hat immer, haben immer die Kinder. Ja. Und in dem Fall ist es mein Sohn gewesen, ganz einfach. Wir haben zusammen im Bett gelegen, ich bin mit ihm eingeschlafen, hatte keine Brille auf und er hat einfach wild um sich geschlagen und hat mir leider einmal mit der flachen Hand oder mit dem Fingernagel, man weiß es nicht mehr genau, ins Auge gehauen, sodass meine Hornhaut angeritzt ist und ich hätte jetzt eigentlich schon während der Folge 2-mal Medikamente nehmen müssen, habe ich jetzt immer vergessen, Augentropfen, ist jetzt nicht so schlimm, weil es jetzt schon der 2. Tag ist, muss ich eine Sonnenbrille tragen, weil es geht jetzt mittlerweile, ich habe jetzt auch die Folge lang durchgehalten, ich habe hier alles auf ganz niedrig Helligkeit gestellt, ich kann nicht gut gucken, also ich kann vertrage Helligkeit nicht ganz so gut, warum erzähle ich diese Geschichte? Die Geschichte hat einen Hintergrund, das Schöne ist nämlich, man denkt sich so, mein Gott, wann hört das denn auf? Wann hat das Kind auf mit dieser Phase? Wann hört das Kind auf mit seiner Schlägerphase? Wann hört das Kind auf mit der Rumbrüllphase? Wann ist diese Phase vorbei, in der es wenig schläft? Und ich möchte hier als erstes Mal, ja, es ist jetzt wirklich klassisch, einen Podcast empfehlen, der überhaupt gar nicht in meiner Filterbubble auftauchen würde, aber in den von meiner Frau, wenn die mehr Podcast hören würde. Und zwar heißt der Podcast einfach der Mama-Podcast. Ah ja. Der Mama-Podcast wird von 2 Müttern betrieben und ich glaube, er heißt Mama-Podcast, aber auch das werde ich gleich nochmal nachschauen, wenn ich kurz an mein Handy gehe. Ich möchte aber eine Folge für alle Leute, die Kinder haben, ein bisschen rausnehmen oder die auch keine Kinder haben, damit sie einfach beruhigt sind, wenn sie eins kriegen sollten. Der heißt nämlich Mutmach-Folge. Es geht alles irgendwie vorbei, so heißt es ungefähr. Denn da sprechen 2 Mütter einfach über die Phasen, die ein Kind kriegen kann. Und die wichtige Erkenntnis, das ist alles nur temporär. Mhm. Die langen Nächte, die man wach ist, temporär. Mhm. Wenn man vom Kind eins in die Fresse bekommt, temporär. Mhm. Wenn der Kleine wirklich überhaupt nicht schlafen will, wie es gerade wir im Moment zur Zeit haben, kann Sprung sein, so nennt sich das, alles temporär. Es ist eine, also ich habe mir die Folge wirklich in einem Stück durchgehört, in einer Bahnfahrt und ich musste zwischendurch so herzhaft lachen, aus meiner Erfahrung, die ich jetzt sozusagen ein bisschen rausgenommen habe und dem Stress, der so ein bisschen dazukommt, kann ich einfach nur sagen, hört euch die Folge, die Mutmach-Episode vom Mama-Podcast an, für alle Mütter und Väter draußen, ist jetzt mal ein Nischending, aber ist, ja, ist ausnahmsweise mal so eine Empfehlung von mir, ich höre sonst solche Podcasts, aber sag's nicht meiner Frau, ich informiere mich viel zu wenig. Höre ich eigentlich nicht, aber das war jetzt eine Folge, die habe ich gebraucht, weil ich gedacht habe, die muss meine Frau sich auch anhören. Dann sind die Augenringe auch nicht ganz umsonst und die Pfeilchen, die man sich so holt. Also Mutmach-Podcast, Mutmach-Episode aus der Mama-Podcast-Folge. Hört euch die 2 mal an. Sehr nette Mädels, ich nenne sie jetzt Mädels, Entschuldigung, ist vielleicht ein bisschen abfällig, also 2 nette Frauen, die ja schon ältere Kinder haben, aber sich noch gut an die Sachen erinnern können, die früher gewesen sind. Job-Empfehlung. Viel Spaß damit. Es ist der hier, also der Mama-Podcast Kindererziehung mit Herz und Verstand. Wissen Sie, wer das aus Psychologie, Hirnforschung? Ich glaube ja. Ich gucke kurz nochmal nach, Steffen, aber ich glaube, das müsste der sein. Was total witzig ist, die beiden Damen, die das machen, heißen gleich mit Nachnamen, also Eltmann. Das ist jetzt vermutlich Schwestern, würde ich jetzt mal fast schätzen. Ja, ich muss dich korrigieren direkt. Es heißt Mama-Talk von Mamas für Mamas. Dann ist es das nicht. Dann, ja, genau. Und es war die Folge Alles eine Phase, unser Mutmach-Podcast. Also die 2 arbeiten, glaube ich, auch irgendwas mit dem Fernsehen. Kommt man immer so ein bisschen raus, das habe ich in dieser einen Folge nur so ein bisschen rausgehört. Also nochmal, Mama-Talk von Mamas für Mamas. Genau. Dann wäre das meine Podcast-Empfehlung für diese weihnachtliche Episode. Ja. Und bin dann gespannt, was Steffen als nächstes sagt. Ja, ich habe als Podcast-Empfehlung heute mal einen Podcast, der schon abgeschlossen ist, aber der nicht weniger interessant ist, so sagt man richtig, glaube ich. Und zwar ist das Ganze ein vom Stern produzierter Podcast, Faking Hitler. Kennst du? Haben wir das nicht schon mal gehabt, jetzt ohne Mist? Haben wir das schon mal gehabt? Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe ich hätte den auch krass empfohlen, weil ich bin total bei dir, aber empfehle ruhig, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig, ob wir den in den letzten Folgen hatten. Erzähl. Also, das ist ein 10-teiliger Podcast, der eigentlich das ganze Thema um die Hitler-Tagebücher nochmal aufrollt. Ich habe mir jetzt auch in den letzten Tagen jetzt auch gerade nochmal den Film Stonk angeguckt. Da wurde das Ganze ja auf sehr satirische Weise. Den muss ich noch gucken, ja. Auf sehr satirische Weise umgesetzt. Und hier hat man jetzt einfach nochmal auch den Original, den damaligen Reporter zu Wort kommen lassen, der praktisch auf die ganze Sache reingefallen ist, mehr oder weniger. Und Konrad Kujau. Konrad Kuja war derjenige, der praktisch die Sachen gefälscht hat. Und der Reporter. War das der Fälscher, der Kujau? Ja, das war der Fälscher. Und der Reporter. Wie hieß denn der andere? Ja, genau. Ich überlege nämlich auch gerade. Heinemann, glaube ich, oder? Kann das sein? Heinemann, ja. Ne? Krass, dass man sich den Fälscher mehr merkt. So ein Scheiß, ey, der arme Kerl. Und der Reporter, der praktisch gedacht hatte, jetzt hier, der hat jetzt hier das große Ding praktisch, dafür kriegt er den Pulitzerpreis und so weiter und ist dann halt wirklich, hat dann auf kleinste Sachen nicht mehr geachtet, bei dem man heutzutage natürlich aus heutiger Sicht oder auch wenn man das so von außen betrachtet sagen könnte, ja, das muss man doch merken. Nee, das merkt man halt in dem Fall nicht, wenn du so angestachelt bist und dann so ein Thema vorgesetzt bekommst, wo du wirklich nur noch siehst, das könnte was Riesiges werden, ja. Und es wird ja auch immer so ein bisschen wieder dargestellt, naja, er war eigentlich so ein gestandener Reporter, auch einer, der investigative Sachen aufgedeckt hat und also investigativ vorgegangen ist und eigentlich nicht so leicht hätte getäuscht werden können, aber dann halt trotzdem dem Typen auf den Leim gegangen ist. Ja, es ist halt natürlich, es wird ja auch dargestellt in dem Podcast, dass die beiden dann tatsächlich eine enge Freundschaft verbunden hat dann später und du glaubst dann halt auch alles und der Kujau hat es halt auch verstanden, den einzulullen und praktisch den immer wieder hinzuhalten und bis er dann tatsächlich die gefälschten Tagebücher vorgelegt hat und also sehr interessanter Podcast, wie gesagt, 10 Folgen und hört euch das Ganze mal an. Es wird sehr, sehr erlebsam hier aufbereitet und hört es euch gerne mal an. Kann ich mich nur anschließen. Habe ich auch schon durchgehört. Stonk habe ich noch nicht gesehen. Hätte ich mal bis jetzt noch mal tun sollen. Aber ich finde schon das Intro so toll. Ich kann es nicht gar nicht mehr genau, wo der eine der anderen anruft und der andere schon so stöhnt zum Schluss. Es ist super Ding. Das ganze Ding wurde gemacht von Nils Buckelberg. Zusammen mit Maria Lorenz, das kommt aus dem Hause. Aus Pool Artists. Hat er selber nämlich mal drüber gesprochen. Aus dem Hause Pool Artists. Genau, von den Pool Artists. Und ist auch geschichtlich total interessant. Also diese habe ich immer wieder im Hinterkopf gehabt, dass das mal so ein krasser Fail gewesen ist. Und da ja jetzt war das schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo diese Moreno-Fälschung Fälschung von dem Klaas Relotius rausgekommen sind. Wann war denn das? Egal. Weiß ich es auch nicht mehr. Genau, da habe ich mich nämlich auch mal zu. Da habe ich mich auch noch mal zu den Hitler-Tagebuchfälschungen mal durchgeguckt. Da habe ich diesen Podcast gefunden und fand das super interessant. Jetzt mal das typisch Nerdige. Ich habe diesen Grundstoff von dieser Fälschersachung, von diesen Fälschungen, habe ich für eine meiner Pen-and-Paper-Abenteuer benutzt. Und habe den Geist Hitlers auf Rache sühnen lassen an Konrad Kujau. Ah. Und der war dann halt, hat dann jemanden sozusagen besessen. Das fand ich sehr lustig. Okay. Also deswegen habe ich mich auch ich beschäftige mich mit solchen Sachen ja immer nur, wenn ich das für irgendwas zielgerichtet brauche, ist furchtbar mit mir. Sonst interessieren mich Sachen nicht. Aber wenn ich sie einsetzen kann, dann brauche ich sie. Und da habe ich jetzt einmal, an den Geist von Hitler habe ich gebraucht. Und da habe ich gedacht, ich müsste mich nochmal informieren über die ganze Fälschungssache. Fand ich echt super interessantes Thema auf jeden Fall. Guter Podcast-Empfehlung. Kleiner Nachtrag nochmal. Also es ist natürlich produziert von Maria Lorenz und Frieda Moriche von Pool Artists. Das Drehbuch hat Nils Buckelberg geschrieben, aber man hört ihn da nicht. Also gesprochen hat das Ganze. Autor und Sprecher ist Malte Herbig. Der tatsächlich in Nuancen ähnlich klingt wie Nils Buckelberg, aber also finde ich zumindest, man möge mir verzeihen, wenn das nicht so... Einfach ein schöner, guter Sprecher, muss man einfach sagen. Sehr guter Sprecher und der bringt das auch sehr gut rüber alles, also macht Spaß. Und ist, wenn man halt auch dieses Podcast-Universum um Nils Buckelberg und Maria Lorenz, oder Maria Lorenz muss man eigentlich zuerst nennen, weil sie das Ganze mit antreibt, kennt, also Gästeliste, Geisterbahn und ähnliches, dann ist das auf jeden Fall ein Podcast, den man dann auch sehr gut hören kann, der da mit gut reinpasst. Ja. Aber auch wenn man dieses ganze Universum eben nicht kennt, ist das was man sich gerne mal anhören kann. Genau, kann man halt, unabhängig davon. Ja. Als dann halt doch diesen riesen Hoax, den es da gab und dem ganzes Verlagshaus im Grunde aufgesessen ist, nochmal widerspiegelt und aufbereitet. Ja. Jetzt. Das ist reit. Jo, das war's zum Podcast-Empfehlung. Mal hier. Na hier, mein Lieber. Ja, ist doch schon wieder ein Weihnachtsfest geschafft, ne? Oh, ist es schon rum. Ist schon wieder rum. So lang wie wir schon babbeln, ja, könnte man denken, es ist schon wieder rum. Nee, man muss ja auch noch die systembedingte Zeit, die wir ausgefallen sind, mit reinnehmen. Nein, Katze, nicht das Kabel, ne? Danke. Katze, lass das Kabel. Katze, lass das Kabel, solange du noch kannst. Ja. Ja. Schön war's. Schön. Gut. Wir wurden wieder beschert. Es war sehr weihnachtlich mit Wutanfällen und Aufregereien. Ja, jetzt ist jetzt Outtakes, gleich nach dem Abspann. Ja, ich würde sagen, das wird das typischste Weihnachten, was wir jetzt aufzeichnen konnten. Ja. Jedes Jahr haben wir sonst immer besinnlich, es hat alles funktioniert und heute mal schön alles am Arsch. Ich bin auch wirklich dafür, dass wir irgendwann mal das hoffentlich wieder mal hinkriegen, dass wir das die Weihnachtsepisode auch mal wirklich mal live in einem Raum sitzend aufnehmen. Aber ich glaube, sehr gerne wieder. Das würdest du auch noch vorschlagen wollen, aber ja. Was würde ich noch vorschlagen? Ich glaube, das wolltest du auch noch vorschlagen, wenn ich es richtig... Das ist nochmal ein anderes Thema, wäre mal wieder schön, stimmt. Ja. Das ist bei mir, ich bin ein bisschen immobiler geworden, was Familie betrifft. Nee, das heißt, ich müsste dann dich wahrscheinlich besuchen kommen, aber das stünde eh mal an, damit ich auch mal deinen Nachwuchs kennenlerne und von daher... Ich habe auch noch ein Theaterstück von dir offen, ist das Downing besucht? Ich warte immer, ich kriege keine Geschenke, er guckt nicht meine Theaterstücke an, der Steffen mag mich gar nicht. Der Basti macht mir... Zu Weihnachten kommen auch die Familienstreitigkeiten hoch. Genau, der Basti macht mir ähnliche Verhaltungen wie meine Freundin sehr oft. Naja, gut, okay. Dafür bin ich bekannt, ich mache mir dazu eine Notiz. Wie ein altes Ehepaar. Naja, gut. Also, aber... Wie gesagt, das steht eh mal längst wieder aus, dass ich dich mal wirklich mal besuchen komme. Und vielleicht kriegt man das spätestens nächstes Jahr zu Weihnachten hin. Ansonsten, oder in der Vorweihnachtszeit. Ansonsten gerne auch früher, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Wir werden es sehen. Und dann werden wir auf jeden Fall... Ich bin jetzt in Elternzeit. Du bist jetzt in Elternzeit? Ne, jetzt passt gerade zu. Den ganzen Januar, ja, ist klar, jetzt passt gerade ganz schlecht. Termine. Ja. Gut. Ja. Aber wir kriegen das irgendwann mal hin. Das wird schon wieder mal klappen. Ist so Spieluhrmusik von Weihnachtsbäumen, ist das GEMA geschützt? Das kommt drauf an, was das ist. Und? Lieber nicht? Wenn du es nochmal ganz oft ziehst, könnte man ja dazu singen. Merry Christmas. Gut, hab's mir anders überlegt. Geh weg. Ein ruhig blöder Weihnachtsbaum. Gekrut. Gekrut. Explodier. So. Aber so ein bisschen Weihnachtsgebimmel im Hintergrund ist doch jetzt auch nicht schlecht. Das ist doch schön. Das kannst du ja auch gerne unterlegen, wenn du möchtest. Das ist ja deine Sache. Du bist jetzt diesmal der Cutter, ne? Ja. Du kannst mir also Sachen auch in den Mund reinlegen. Ich habe schon die ganze Zeit versucht, die Worte Mikro und Penis nicht zusammenzubringen, weil ich Angst habe, dass du sagst, ich habe einen Mikropenis, dass du das zusammenschneidest. Davor habe ich in letzter Zeit Angst. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Mal gucken, ob ich dann auch irgendwas hinkriege für die Outtakes. Ja, jetzt habe ich auch selber gesagt, ich dödel. Also dementsprechend selber schuld. Ja, ich bin, was das angeht, zum Glück nicht ganz so kreativ wie du oder Du hast jetzt genug Schrottmaterial auf jeden Fall. So geduldig, weißt du, dass man... Okay. Lass uns doch, das wäre natürlich auch eine Idee, aber ich glaube, das kriege ich wieder nicht hin. Aber nur mal so rein theoretisch gesprochen, wäre es ja theoretisch jetzt auch möglich, die große, wie nennt man das denn, Tourette-Folge daraus zu machen. Einfach mal eins dieser Schimpfwörter von Basti irgendwo einfach mal zwischen, oder auch von mir, ich habe ja auch mal gesucht. Oh Gott. Einfach mal so zwischendrin in den Podcast reinstreuen, wenn einer erwartet. Das wird, ist eine schön weihnachtliche Folge auf jeden und Fall. Ich empfehle hier an dieser Stelle Hurensohn. Wir sind ab sofort explicit. Das sind wir die ganze Zeit schon. Ich weiß. Das ist ja das Schöne. Na gut, dann lass uns mal Tschüss sagen. Ich bedanke mich nochmal in aller Form und Deutlichkeit für diesen wunderschönen Goofy-Anhänger. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Sehr gerne. Und ich wünsche dir, deiner Familie, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das in gleichem Maße wünsche ich auch unseren Hörern, unseren zahlreichen dass sie gut ins neue Jahr kommen und sich wahnsinnig wunderbar beschenken lassen in den nächsten Tagen. Aber es geht auch nicht ums Schenken immer unbedingt, sondern auch darum, ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Hoffentlich mit Leuten, die ihr leiden könnt, nicht mit dem bösen Onkel. Ja, die ganzen Ausländer und der Scheiße. Ja, also die, mit solchen Leuten besser nicht, wenn es sich vermeiden lässt. ja, mach das. Was ist denn jetzt? Dito. Mach das Beste draus, liebe Hörenden. Umgebt euch mit Menschen, die ihr liebt und mögt. Und wir finden kein Ende. Basti will einfach nur noch raus. Macht's gut und schlaft schön. Sag doch auch nochmal Tschüss. Tschüss. Achso, doch, jetzt kommt's noch. Tschüss. Ich drück jetzt auf. Tschüss. Tschüss. Du legst mir erst auf. Oh. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Ich aufnehme, warte, ich nehme das mal auf. Dann mach ich mal für die Outtakes. Nehmen wir das jetzt mal auf. Wie der Basti verzweifelt. So, ich spiele jetzt mal irgendwas hier ab im Browser, weil ja. Sprechen ist ja kein Thema. Ja, ich höre dich, aber du hörst mich nicht, ne? Ich gebe immer eine Seite, wo ich Musik hören kann. Ach, wie wär's mit YouTube? Ach, weißt du, was sein könnte? Vielleicht habe ich auch einfach dämlicherweise Skype. Weil ich nehme dich jetzt ja auf. Aber das weißt du nicht. Das ist das Geile. Ich nehme nämlich jetzt hier für die Outtakes mal ein bisschen was auf. Er sagt, die Kopfhörer hören alles. Ja, tun sie nur nicht, ne? Ach, ist das schön. Warum? Was habe ich dir denn getan? Steffen, willst du nicht mehr mit mir sprechen? Meine Damen und Herren, Sie hören Basti wieder verzweifelt. Das ist unser zweites, oder schon drittes großes Ausfallen heute. Sein. Ja, genau, das kann nicht sein. Was? Ton. Ich sehe doch, wie der Ton ausschlägt. Ja. Ich schlage auch gleich aus. Ah, ist das geil. Der gibt die ganze Zeit wieder, wie du redest. Ja, ich höre jeder und du kannst mich nicht hören. Vielleicht sind die Ohrstöpsel kaputt, Basti. Ich höre nirgendwo Ton. Ist das so geil? Ich kann ihn jetzt zutexten und er hört einfach nichts. Ich kann jetzt sagen, na, du kleiner Drecksack, und er wird aus den Outtakes hören. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt füge ich dieses Bluetooth-Gerät nochmal hinzu. Richtig, ich mach das mal kaputt. Sonst hole ich mir gleich einfach verschissene. Schmeiß das einfach mal zum Fenster raus. Verschissene Seilkopfhörer. Richtig, verschissen. Zum Glück haben wir Explizit-Tag. Sie merken, wie er jetzt hangen während dieser Episode immer weiter runtergeht. Ja, runter oder hoch. Jetzt höre ich. Jetzt, ja, oder hoch. Jetzt habe ich dich. Ah, er hat mich wieder. Oh, ich habe jetzt so schöne Outtakes produziert bei dem Basti. Das wirst du nachher so schön hören, wie ich das alles kommentiere, was du hier loslässt. Mann, ich könnte kotzen, ey. Ich auch. Aber es bringt ja nichts. Nee, jetzt muss ich ganz schnell. Ich weiß, was ich jetzt machen werde. Ja. Ich werde jetzt Adobe Premiere Elements benutzen, um Ton aufzunehmen, weil ich hier nichts Besseres habe. So richtig, Basti. So richtig benutzen. Oh, Entschuldigung. kommst du auch per Video wieder zurück, damit ich so ein bisschen deine Verzweiflung sehen kann? Auch? Ich würde sie gerne dir zeigen, aber ich müsste jetzt auch anfangen rauszufinden, warum die Webcam auch nicht mehr angezeigt wird. Ja. Das ist das zweite Problem. Ja, solange es nur zwei Probleme sind und nicht drei, bist du in keinem Otto-Film. Also von daher ist alles gut. wird nicht erkannt. Ja, der Computer sagt nein. Der Computer sagt nein. Ja. Gebe ich jetzt mal ein Kamera. Oh, da gibt's die Kamera-App. Warum zeigt mir die Kamera? Jetzt ist die Kamera an, du Dreck. Ja, jetzt komm zurück, komm, spiel mit mir. Aber warum wird die Kamera jetzt nicht in Skype gezeigt? Warum? Weil Skype das nicht möchte. Skype hat nämlich ein behindertes Arschloch nein, ist. Nein, ich glaube, du hast die Erlaubnis nicht erteilt, dass Skype das gucken darf. Wo kann ich das denn tun, Steffen? Das weiß ich auch nicht, mein lieber Basti. Ich kann mir nur vorstellen, dass ihm da wirklich den Wutanfall meines Lebens und ich darf nicht laut werden. Aber selbst wenn die Episode nichts mehr wird, haben wir wunderschöne Outtakes. Ja, dann können wir die Episode nennen Weihnachten leckt mich am Arsch. Weihnachten, die schönsten Outtakes. Einstellungen. I will walk 500 miles. Das ist das Datenschutz hinter, ne? I will walk 500 more. Wir kommen zum musikalischen Teil, meine lieben Hörer. Fantastisch. Solange der Basti am Durchdrehen ist, werde ich das Ganze mit musikalischer Stimmung untermalen. Es kann nicht besser werden. I want to break free. Kann man mir jetzt mal sagen, wo ich jetzt hier anfangen kann aufzunehmen? Auf den Knopf drücken. Ich habe einen Mikropenis. Ich habe einen Mikropenis. Ich habe einen Mikropenis.